Torquato Tasso, ein Schauspiel von Johann Wolfgang Goethe. Einrichtung für den Funk und Regie Rudolf Nölte. Der Schauplatz ist auf Belreguardo, einem Lustschloss. Der erste Akt, ein Gartenplatz mit Härmen der Dichter Vergil und Ariost geziert. Du siehst mich lächelnd an, Eleonore, und siehst dich selber an und lächelst wieder. Was hast du? Lass es eine Freundin wissen. Du scheinst bedenklich, doch du scheinst vergnügt. Ja, meine Fürstin, mit Vergnügen sehe ich uns beide hier so ländlich ausgeschmückt. Wir scheinen recht beglückte Schäferinnen und sind auch wie die Glücklichen beschäftigt. Wir winden Kränze. Dieser Bund von Blumen schwillt immer mehr und mehr in meine Hand. Du hast mit höherem Sinn und größerem Herzen den zarten, schlanken Lorbeer dir gewählt. Die Zweige, die ich in Gedanken flocht, sie haben gleich ein würdig Haupt gefunden. Ich setze sie Virgilien dankbar auf. So drück ich meinen vollen, frohen Kranz dem Meister Ludwig auf die hohe Stirn. Er, dessen Scherze nie verblühen, habe gleich von dem neuen Frühling seinen Teil. Mein Bruder ist gefällig, dass er uns in diesen Tagen schon aufs Land gebracht. Wir können unser sein und stundenlang uns in die goldene Zeit der Dichter träumen. Ich liebe Belreguardo, denn ich habe hier manchen Tag der Jugend froh durchlebt. Und dieses neue Grün und diese Sonne bringt das Gefühl mir jener Zeit zurück. Ja, es umgibt uns eine neue Welt. Der Schatten dieser immergrünen Bäume wird schon erfreulich. Schon erquickt uns wieder das Rauschen dieser Brunnen. Schwankend wiegen im Morgenwinde sich die jungen Zweige. Die Blumen von den Beeten schauen uns mit ihren Kinderaugen freundlich an. Es wäre mir der Frühling sehr willkommen, wenn er nicht meine Freundin mir entführte. Erinnere mich in diesen holden Stunden, oh Fürstin, nicht, wie bald ich scheiden soll. Was du verlassen magst, das findest du in jener großen Stadt gedoppelt wieder. Es ruft die Pflicht, es ruft die Liebe mich zu dem Gemahl, der mich so lang entbehrt. Ich bringe ihm seinen Sohn, der dieses Jahr so schnell gewachsen, schnell sich ausgebildet. Ich teile seine väterliche Freude. Groß ist Florenz und herrlich, doch der Wert von allen seinen aufgehäuften Schätzen reicht an Ferraras Edelsteine nicht. Das Volk hat jene Stadt zur Stadt gemacht. Ferrara auch durch seine Fürsten groß. Mehr durch die guten Menschen, die sich hier durch Zufall trafen und zum Glück verbanden. Sehr leicht zerstreut der Zufall, was er sammelt. Ein edler Mensch zieht edle Menschen an und weiß sie festzuhalten, wie ihr tut. Um deinen Bruder und um dich verbinden Gemüter sich, die euer würdig sind und ihr seid eurer großen Väter wert. Hier zündete sich früh das schöne Licht der Wissenschaft, des freien Denkens an, als noch die Barbarei mit schwerer Dämmerung die Welt umher verbarg. Mir klang als Kind der Name Herkules von Este schon Hippolyt von Este voll ins Ohr. Ferrara ward mit Rom und mit Florenz von meinem Vater viel gepriesen. Oft habe ich mich hingesehnt. Nun bin ich da. Hier ward Petrarch bewirtet und Ariost fand seine Muster hier. Italien nennt keinen großen Namen, den dieses Haus nicht seinen Gast genannt. Und es ist vorteilhaft, den Genius bewirten. Gibst du ihm ein Gastgeschenk, so lässt er dir ein schöneres zurück. Die Stätte, die ein guter Mensch betrat, ist eingeweiht. Nach 100 Jahren klingt sein Wort und seine Tat dem Enkel wieder. Dem Enkel, wenn er lebhaft fühlt wie du. Gar oft beneide ich dich um dieses Glück. Dass du wie wenig andere still und rein genießest. Drängt mich doch das volle Herz, sogleich zu sagen, was ich lebhaft fühle. Du fühlst es besser, fühlst es tief und schweigst. Dich blendet nicht der Schein des Augenblicks. Der Witz besticht dich nicht. Die Schmeichelei schmiegt sich vergebens künstlich an dein Ohr. Fest bleibt dein Sinn und richtig dein Geschmack. Dein Urteil grad, stets ist dein Anteil groß am Großen, dass du wie dich selbst erkennst. Du solltest dieser höchsten Schmeichelei nicht das Gewand vertrauter Freundschaftlein. Die Freundschaft ist gerecht. Sie kann allein den ganzen Umfang deines Werts erkennen. Und lass mich dir Gelegenheit, dem Glück auch seinen Teil an deiner Bildung geben. Du hast sie doch und bist's am Ende doch. Und dich mit deiner Schwester ehrt die Welt vor allen großen Frauen eurer Zeit. Mich kann das Leonore wenig rühren, wenn ich bedenke, wie man wenig ist. Und was man ist, das blieb man anderen schuldig. Die Kenntnis alter Sprachen und des Besten, was uns die Vorwelt ließ, danke ich der Mutter. Doch war an Wissenschaft, an rechtem Sinn ihr keine beider Töchter jemals gleich. Und soll sich eine Jahr mit ihr vergleichen, so hat Lucretia gewiss das Recht. Auch kann ich dir versichern, habe ich nie als Rang und als Besitz betrachtet, was mir die Natur, was mir das Glück verlieh. Ich freue mich, wenn kluge Männer sprechen, dass ich verstehen kann, wie sie es meinen. Ich höre gern dem Streit der Klugen zu. Gern, wenn die fürstliche Begier des Ruhms, des ausgebreiteten Besitzes, Stoff dem Denker wird. Und wenn die feine Klugheit von einem klugen Manne zart entwickelt, statt uns zu hintergehen, uns belehrt. Und dann, nach dieser ernsten Unterhaltung, ruht unser Ohr und unser innerer Sinn gar freundlich auf des Dichters Reimen aus, der uns die letzten, lieblichsten Gefühle mit holden Tönen in die Seele flößt. Dein hoher Geist umfasst ein weites Reich. Ich halte mich am liebsten auf der Insel der Poesie in Lorbeerhainen auf. In diesem schönen Lande, hat man mir versichern wollen, wächst vor anderen Bäumen die Myrte gern. Und wenn der Musen gleich gar viele sind, so sucht man unter ihnen sich seltener eine Freundin und Gespielin, als man dem Dichter gern begegnen mag, der uns zu meiden, ja zu fliehen scheint, etwas zu suchen scheint, das wir nicht kennen und der vielleicht am Ende selbst nicht kennt. Da wäre es denn ganz artig, wenn er uns zur guten Stunde träfe, schnell entzückt uns für den Schatz erkennte, den er lang vergebens in der weiten Welt gesucht. Ich muss mir deinen Scherz gefallen lassen. Er trifft mich zwar, doch trifft er mich nicht tief. Ich ehre jeden Mann und sein Verdienst. Und ich bin gegen Tasso nur gerecht. Sein Auge weilt auf dieser Erde kaum. Sein Ohr vernimmt den Einklang der Natur. Was die Geschichte reicht, das Leben gibt, sein Busen nimmt es gleich und willig auf. Das weit Zerstreute sammelt sein Gemüt und sein Gefühl belebt das Unbelebte. Oft adelt er, was uns gemein erschien, und das Geschätzte wird vor ihm zunichts. In diesem eigenen Zauberkreise wandelt der wunderbare Mann und zieht uns an, mit ihm zu wandeln, Teil an ihm zu nehmen. Er scheint sich uns zu nahen und bleibt uns fern. Er scheint uns anzusehen, und Geister mögen an unserer Stelle seltsam ihm erscheinen. Du hast den Dichter fein und zart geschildert, der in den Reichen süßer Träume schwebt. Allein mir scheint auch ihn das Wirkliche gewaltsam anzuziehen und festzuhalten. Die schönen Lieder, die an unseren Bäumen wir hin und wieder angeheftet finden, die goldenen Äpfeln gleich ein neu Hesperien uns duftend bilden. Erkennst du sie nicht alle für holde Früchte einer wahren Liebe? Ich freue mich der schönen Blätter auch. Mit mannigfaltigem Geist verherrlicht er ein einzig Bild in allen seinen Reimen. Und wenn er seinen Gegenstand benennt, so gibt er ihm den Namen Leonore. Es ist dein Name, wie es meiner ist. Ich nehme es übel, wenn es ein anderer wäre. Mich freut es, dass er sein Gefühl für dich in diesem Doppelsinn verbergen kann. Ich bin zufrieden, dass er meiner auch bei dieses Namens holden Klang gedenkt. Wenn er in seliger Betrachtung sich mit deinem Wert beschäftigt, mag er auch an meinem leichtern Wesen sich erfreuen. Uns liebt er nicht. Verzeih, dass ich es sage. Aus allen Sphären trägt er, was er liebt, auf einen Namen nieder, den wir führen. Und sein Gefühl teilt er uns mit. Wir scheinen den Mann zu lieben. Und wir lieben nur mit ihm das Höchste, was wir lieben können. Du hast dich sehr in diese Wissenschaft vertieft, Eleonore. Sagst mir Dinge, die mir beinahe nur das Ohr berühren und in die Seele kaum noch übergehen. du, Schülerin des Plato, nicht begreifen, was dir ein Neuling vorzuschwatzen wagt? Da kommt mein Bruder. Lass uns nicht verraten, wohin sich wieder das Gespräch gelenkt. Wir würden seinen Scherz zu tragen haben, wie unsere Kleidung seinen Spott erfuhr. Ich suche Tasso, den ich nirgends finde. Und treffe ihn hier sogar bei euch nicht an. Könnt ihr von ihm mir keine Nachricht geben? Ich sah ihn gestern wenig, heute nicht. Es ist ein alter Fehler, dass er mehr die Einsamkeit als die Gesellschaft sucht. Verzeihe ich ihm, wenn er den bunten Schwarm der Menschen flieht und lieber frei im Stillen mit seinem Geist sich unterhalten mag. So kann ich doch nicht loben, dass er selbst den Kreis vermeidet, den die Freunde schließen. Irre ich mich nicht, so wirst du bald, o Fürst, den Tadel in ein frohes Lob verwandeln. Ich sah ihn heut von fern. Er hielt ein Buch und eine Tafel, schrieb und ging und schrieb. Ein flüchtig Wort, das er mir gestern sagte, schien mir sein Werk vollendet anzukünden. Er sorgt nur, kleine Züge zu verbessern, um deiner Huld, die ihm so viel gewährt, ein würdig Opfer endlich darzubringen. Er soll willkommen sein, wenn er es bringt und losgesprochen sein auf lange Zeit. So sehr ich Teil an seiner Arbeit nehme, so sehr in manchem Sinn das große Werk mich freut und freuen muss, so sehr vermehrt sich auch zuletzt die Ungeduld in mir. Er kann nicht enden, kann nicht fertig werden. Er ändert stets, rückt langsam weiter vor, steht wieder still. Er hintergeht die Hoffnung. Unwillig sieht man den Genuss entfernt in späte Zeit, den man so nahe geglaubt. Ich lobe die Bescheidenheit, die Sorge, womit er Schritt vor Schritt zum Ziele geht. Nur durch die Gunst der Musen schließen sich so viele Reime fest in eins zusammen. Und seine Seele hegt nur diesen Trieb. Es soll sich sein Gedicht zum Ganzen ründen. Lass ihn, mein Bruder. Denn es ist die Zeit von einem guten Werke, nicht das Maß. Und wenn die Nachwelt mitgenießen soll, so muss des Künstlers Mitwelt sich vergessen. Lass uns zusammen, liebe Schwester, wirken, wie wir zu beider Vorteil oft getan. Wenn ich zu eifrig bin, so linder du. Und bist du zu gelind, so will ich treiben. Wir sehen dann auf einmal ihn vielleicht am Ziel, wo wir ihn lang gewünscht zu sehen. Ein edler Mensch kann einem engen Kreise nicht seine Bildung danken. Vaterland und Welt muss auf ihn wirken. Ruhm und Tadel muss er ertragen lernen. Sich und andere wird er gezwungen, recht zu kennen. Ihn wiegt nicht die Einsamkeit mehr schmeichelnd ein. Es will der Feind, es darf der Freund nicht schon. Dann übt der Jüngling streitend seine Kräfte, fühlt, was er ist. Und fühlt sich bald ein Mann. So wirst du, Herr, für ihn noch alles tun, wie du bisher für ihn schon viel getan. Es bildet ein Talent sich in der Stille, sich ein Charakter in dem Strom der Welt. Oh, dass er sein Gemüt wie seine Kunst an deinen Lehren bilde, dass er nicht die Menschen länger meide, dass sein Argwohn sich nicht zuletzt in Furcht und Hass verwandle. Die Menschen fürchtet nur, wer sie nicht kennt. Und wer sie meidet, wird sie bald verkennen. Das ist sein Fall. Und so wird nach und nach ein Freigemüt verworren und gefesselt. So ist er oft um meine Gunst besorgt, weit mehr, als es ihm ziemte. Gegen viele hegt er ein Misstrauen, die, ich weiß es sicher, nicht seine Feinde sind. Begegnet ja, dass sich ein Brief verirrt, dass ein Bedienter aus seinem Dienst in einen anderen geht, dass ein Papier aus seinen Händen kommt, gleich sieht er Absicht, sieht Verräterei und Tücke, die sein Schicksal untergräbt. Lass uns, geliebter Bruder, nicht vergessen, dass von sich selbst der Mensch nicht scheiden kann. Und wenn ein Freund, der mit uns wandeln sollte, sich einen Fuß beschädigte, wir würden doch lieber langsam gehen und unsere Hand ihm gern und willig leihen. Besser wär's, wenn wir ihn heilen könnten. Lieber gleich auf treuen Rat des Arztes eine Kur versuchten. Dann mit dem Geheilten froh den neuen Weg des frischen Lebens ging. Doch hoffe ich, meine Lieben, dass ich nie die Schuld des rauen Arztes auf mich lade. Ich tue, was ich kann, um Sicherheit und Zutrauen seinem Busen einzuprägen. Ich gebe ihm auf den Gegenwart von vielen entschiedene Zeichen meiner Gunst. Beklagt er sich bei mir, so lasse ich es untersuchen. Wie ich es tat, als er sein Zimmer neulich erbrochen glaubte. Lässt sich nichts entdecken, so zeige ich ihm gelassen, wie ich sehe. Und da man alles üben muss, so üb ich, weil es verdient, an Tasso die Geduld. Und ihr, ich weiß es, steht mir willig bei. Ich habe euch nun aufs Land gebracht und gehe heute Abend nach der Stadt zurück. Ihr werdet auf einen Augenblick Antonio sehen. Er kommt von Rom und holt mich ab. Wir haben viel auszureden, abzutun, Entschlüsse sind nun zu fassen, Briefe viel zu schreiben. Das alles nötigt mich zur Stadt zurück. Erlaubst du uns, dass wir dich hinbegleiten? Bleibt nur in Belriguardo. Geht zusammen hinüber nach Consandoli. Genießt der schönen Tage, ganz nach freier Lust. Du kannst nicht bei uns bleiben. Die Geschäfte nicht hier so gut als in der Stadt verrichten. Du führst uns gleich Antonio hinweg, der uns von Rom so viel erzählen sollte. Es geht nicht an, ihr Kinder. Doch ich komme mit ihm so bald als mögliches zurück. Dann soll er euch erzählen. Und ihr sollt mir ihn belohnen helfen, der so viel in meinem Dienst aufs Neue sich bemüht. Und haben wir uns wieder ausgesprochen, so mag der Schwarm dann kommen, dass es lustig in unseren Gärten werde, dass auch mir, wie billig, eine Schönheit in dem Kühlen, wenn ich sie suche, gern begegnen mag. Wir wollen freundlich durch die Finger sehen. Dagegen wisst ihr, dass ich schonen kann. Schon lange sehe ich Tasso kommen. Langsam bewegt er seine Schritte, steht bisweilen auf einmal still, wie unentschlossen, geht dann wieder schneller auf uns los und weilt schon wieder. Stört ihn, wenn er denkt und dichtet in seinen Träumen nicht. Und lasst ihn wandeln. Nein, er hat uns gesehen. Er kommt hierher. Ich komme langsam, um dir ein Werk zu bringen. Und zaudere noch, es dir zu überreichen. Ich weiß zu wohl, noch bleibt es unvollendet, wenn es auch gleich geendigt scheinen möchte. Allein war ich besorgt, es unvollkommen dir hinzugeben, so bezwingt mich nun die neue Sorge. Möchte ich doch nicht gern zu ängstlich, möchte ich nicht undankbar scheinen. Und wie der Mensch nur sagen kann, hier bin ich, dass Freunde seiner schonend sich erfreuen, so kann ich auch nur sagen, nimm es hin. Du überraschest mich mit deiner Gabe und machst mir diesen schönen Tag zum Fest. So halte ich es endlich denn in meinen Händen und nenne es in gewissem Sinne mein. Wenn ihr zufrieden seid, so ist's vollkommen. Denn euch gehört es zu in jedem Sinn. Betrachte dich den Fleiß, den ich verwendet, sah ich die Züge meiner Feder an, so konnte ich sagen, dieses Werk ist mein. Doch sehe ich näher an, was dieser Dichtung den inneren Wert und ihre Würde gibt, erkenne ich wohl, ich habe es nur von euch. Wenn die Natur der Dichtung holde Gabe aus reiner Willkür freundlich mir geschenkt, so hatte mich das eigensinnige Glück mit grimmiger Gewalt von sich gestoßen und zog die schöne Welt den Blick des Knaben mit ihrer ganzen Fülle herrlich an, so trübet bald den jugendlichen Sinn der teuren Eltern unverdiente Not. Eröffnete die Lippe sich zu singen, so floss ein traurig Lied von ihr herab. Und ich begleitete mit leisen Tönen des Vaters Schmerzen und der Mutter Qual. Du warst's allein, der aus dem engen Leben zu einer schönen Freiheit mich erhob, der jede Sorge mir vom Haupte nahm, mir Freiheit gab, dass meine Seele sich zu mutigem Gesang entfalten konnte. Und welchen Preis nun auch mein Werk erhält, euch dank ich ihn. Denn euch gehört es zu. Zum zweiten Mal verdienst du jedes Lob. Und erst bescheiden dich und uns zugleich. O könnte ich sagen, wie ich lebhaft fühle, dass ich von euch nur habe, was ich bringe. Der tatenlose Jüngling, nahm er wohl die Dichtung aus sich selbst. Die kluge Leitung des raschen Krieges hat er die ersonnen. Die Kunst der Waffen, die ein jeder Held an dem beschiedenen Tage kräftig zeigt, des Feldherrn Klugheit und der Ritter Mut. Und wie sich List und Wachsamkeit bekämpft, hast du mir nicht, o kluger, tapferer Fürst, das alles eingeflößt, als wärest du mein Genius, der eine Freude fände, sein hohes, unerreichbar hohes Wesen durch einen Sterblichen zu offenbaren. Genieße nun des Werks, das uns erfreut, des allgemeinen Ruhms, erfreue dich. Mir ist an diesem Augenblick genug. An euch nur dachte ich, wenn ich sann und schrieb. Euch zu gefallen war mein höchster Wunsch, euch zu ergötzen war mein letzter Zweck. Wer nicht die Welt in seinen Freunden sieht, verdient nicht, dass die Welt von ihm erfahre. Hier ist mein Vaterland. Hier ist der Kreis, in dem sich meine Seele gern verweilt. Hier horch ich auf, hier acht ich jeden Wink. Hier spricht Erfahrung, Wissenschaft, Geschmack. Ja, Welt und Nachwelt sehe ich vor mir stehen. Die Menge macht den Künstler irr und scheu. Nur wer euch ähnlich ist, versteht und fühlt. Nur der allein soll richten und belohnen. Und stellen wir denn Welt und Nachwelt vor, so ziemt es nicht nur müßig zu empfangen. Das schöne Zeichen, das den Dichter ehrt, das selbst der Held, der seiner stets bedarf, ihm ohne Neid ums Haupt gewunden sieht, erblick ich hier auf deines Ahnherrn Stirne. Hat es der Zufall, hat sein Genius geflochten und gebracht? Es zeigt sich hier uns nicht umsonst. Virgilen höre ich sagen, was ehret ihr die Toten? Hatten die doch ihren Lohn und Freude, da sie lebten? Und wenn ihr uns bewundert und verehrt, so gebt auch den Lebendigen ihr Teil. Mein Marmorbild ist schon begrenzt genug. Der grüne Zweig gehört dem Leben an. Du weigerst dich. Sieh, welche Hand den Kranz, den schönen Unverwelklichen dir bietet. Oh, lasst mich zögern. Sehe ich doch nicht ein, wie ich nach dieser Stunde leben soll. In dem Genuss des herrlichen Besitzes, der dich im ersten Augenblick erschreckt. Du gönnest mir die seltene Freude, Tasso, dir ohne Wort zu sagen, wie ich denke. Die schöne Last aus deinen teuren Händen empfange ich kniend auf mein schwaches Haupt. Es lebe der zum ersten Mal Bekränzte. Wie ziert den bescheidenen Mann der Kranz? Es ist ein Vorbild nur von jener Krone, die auf dem Kapitol dich zieren soll. Dort werden lautere Stimmen dich begrüßen. Mit leiser Lippe lohnt die Freundschaft hier. Oh, nehmt ihn weg von meinem Haupte wieder. Nehmt ihn hinweg. Er senkt mir meine Locken. Und wie ein Strahl der Sonne, der zu heiß das Haupt mir treffe, brennt ihr mir die Kraft des Denkens aus der Stirne. Fieberhitze bewegt mein Blut, verzeiht. Es ist zu viel. Es schützet dieser Zweig vielmehr das Haupt des Manns, der in den heißen Regionen des Ruhms zu wandeln hat. Und kühlt die Stirne. Ich bin nicht wert, die Kühlung zu empfinden, die nur um Heldenstirnen wehen soll. Es sinken meine Knie. Noch einmal siehst du, Fürst, mich gebeugt vor dir. Erhöre meine Bitte, nimm ihn weg. Dass wie aus einem schönen Traum erwacht, ich ein erquicktes, neues Leben fühle. Wenn du bescheiden ruhig das Talent, das dir die Götter gaben, tragen kannst, so lern auch diese Zweige tragen, die das Schönste sind, was wir dir geben können. Wem einmal würdig sie das Haupt berührt, dem schweben sie auf ewig um die Stirne. So lass mich denn beschämt von hinnen gehen. Lass mich mein Glück im tiefen Hain verbergen, wie ich sonst meine Schmerzen dort verbarg. Dort will ich einsam wandeln, Doch erinnert kein Auge mich ans unverdiente Glück und zeigt mir ungefähr in klarer Brunnen in seinem reinen Spiegel einen Mann, der wunderbar begrenzt im Widerschein des Himmels zwischen Bäumen, zwischen Felsen nachdenkend ruht. So scheint es mir, ich sehe Elysium auf dieser Zauberfläche gebildet. Still bedenke ich mich und frage, wer mag der Abgeschiedene sein? Der Jüngling aus der vergangenen Zeit, so schön begrenzt. Wer sagt mir seinen Namen, sein Verdienst? Ich warte lange und denke, käme doch ein anderer und noch einer sich zu ihm in freundlichem Gespräche zu gesellen. O sähe ich die Heroen, die Poeten der alten Zeit um diesen Quell versammelt. O sähe ich hier sie immer unzertrennlich, wie sie im Leben fest verbunden waren. So bindet der Magnet durch seine Kraft das Eisen mit dem Eisen fest zusammen, wie gleiches Streben Held und Dichter bindet. Homer vergaß sich selbst. Sein ganzes Leben war der Betrachtung zweier Männer heilig. Und Alexander in Elysium eilt den Achill und den Homer zu suchen. O, dass ich gegenwärtig wäre, sie, die größten Seelen, nun vereint zu sehen. Erwach, erwache. Lass uns nicht empfinden, dass du das Gegenwärtige ganz verkennst. Es ist die Gegenwart, die mich erhöht. Abwesend schein ich nur. Ich bin entzückt. Ich freue mich, wenn du mit Geistern redest, dass du so menschlich sprichst und höre es gern. Antonio, er ist gekommen, recht zur guten Stunde. Willkommen, der du uns zugleich dich selbst und gute Botschaft bringst. Sei uns gegrüßt. Kaum wage ich es zu sagen, welch Vergnügen in eurer Gegenwart mich neu belebt. Vor euren Augen finde ich alles wieder, was ich so lang entbehrt. Ihr scheint zufrieden mit dem, was ich getan, was ich vollbracht, und so bin ich belohnt für jede Sorge, für manchen bald mit Ungeduld durchharrten, bald absichtsvoll verlorenen Tag. Wir haben nun, was wir wünschen, und kein Streit ist mehr. Wenn du mir gleich in Briefen schon gemeldet, was du getan und wie es dir ergangen, so habe ich doch noch manches auszufragen, durch welche Mittel das Geschäft gelang. Es ist nicht mein Betragen, meine Kunst, durch die ich deinen Willen her vollbracht. Denn welcher Kluge fänd im Vatikan nicht seinen Meister? Vieles traf zusammen, das ich zu unserem Vorteil nutzen konnte. Dich ehrt Gregor und grüßt und segnet dich. Der Mann, der Männer unterscheidet, kennt und rühmt dich hoch. Um deinetwillen tat er viel. Ich freue seiner guten Meinung mich, sofern sie redlich ist. Doch weißt du wohl, vom Vatikan herab sieht man die Reiche schon klein genug zu seinen Füßen liegen. Geschweige denn die Fürsten und die Menschen. Gestehe nur, was dir am meisten half. Gut, wenn du willst, der hohe Sinn des Papsts. Er sieht das Kleine klein, das Große groß. Damit er einer Welt gebiete, gibt er seinen Nachbarn gern und freundlich nach. Das Streifchen Land, das er dir überlässt, weiß er, wie deine Freundschaft wohl zu schätzen. Italien soll ruhig sein, er will in seiner Nähe Freunde sehen, Friede bei seinen Grenzen halten, dass die Macht der Christenheit, die er gewaltig lenkt, die Türken da, die Ketzer dort vertilge. Weiß man die Männer, die er mehr als andere begünstigt, die sich ihm vertraulich nahen? Nur der erfahrene Mann besitzt sein Ohr, der Tätige sein Zutrauen, seine Gunst. Er, der von Jugend auf dem Staat gedient, beherrscht ihn jetzt und wirkt auf jene Höfe, die er vor Jahren als Gesandter schon gesehen und gekannt und oft gelenkt. Es liegt die Welt so klar vor seinem Blick als wie der Vorteil seines eigenen Staats. Es ist kein schönerer Anblick in der Welt, als einen Fürsten sehen, der klug regiert, das Reich zu sehen, wo jeder stolz gehorcht, wo jeder nur sich selbst zu dienen glaubt, weil ihm das Rechte nur befohlen wird. Erfreut die Wissenschaft, erfreut die Kunst sich seines Schutzes auch? Und eifert er den großen Fürsten alter Zeiten nach? Er ehrt die Wissenschaft, sofern sie nutzt, den Staat regieren, Völker kennenlehrt. Er schätzt die Kunst, sofern sie ziert, sein Rom verherrlicht und Palast und Tempel zu Wunderwerken dieser Erde macht. In seiner Nähe darf nichts müßig sein. Was gelten soll, muss wirken und muss dienen. Und glaubst du, dass wir das Geschäfte bald vollenden können? Dass sie nicht zuletzt noch hier und da uns Hindernisse streuen? Ich müsste sehr mich irren, wenn nicht gleich durch deinen Namenszug, durch wenig Briefe, auf immer dieser Zwist gehoben wäre. So lobe ich diese Tage meines Lebens als eine Zeit des Glückes und Gewinns. Erweitert sehe ich meine Grenze. Weiß sie für die Zukunft sicher. Ohne Schwertschlag hast du es geleistet. Eine Bürgerkrone dir wohl verdient. Es sollen unsere Frauen vom ersten Eichenlaub am schönsten Morgen geflochten, dir sie um die Stirne legen. Indessen hat mich Tasso auch bereichert. Er hat Jerusalem für uns erobert. Ein weit entferntes, hochgestecktes Ziel mit frohem Mut und strengem Fleiß erreicht. Für seine Mühe siehst du ihn gekrönt. Du lösest mir ein Rätsel. Zwei Begrenzte erblickte ich mit Verwunderung, da ich kam. Wenn du mein Glück vor deinen Augen siehst, so wünschte ich, dass du mein beschämt Gemüt mit eben diesem Blicke schauen könntest. Mir war es lang bekannt, dass im Belohnen Alfons unmäßig ist. Und du erfährst, was jeder von den Seinen schon erfuhr. Wenn du erst siehst, was er geleistet hat, so wirst du uns gerecht und mäßig finden. Wir sind nur hier die ersten stillen Zeugen des Beifalls, den die Welt ihm nicht versagt und den ihm zehnfach künftige Jahre gönnen. Er ist durch euch schon seines Ruhms gewiss. Wer durfte zweifeln, wo ihr preisen könnt? Doch sage mir, wer drückte diesen Kranz auf Ariostens Stirne? Diese Hand. Und sie hat wohlgetan. Er ziert ihn schön, als ihn der Lorbeer selbst nicht zieren würde. Wie die Natur die innig reiche Brust mit einem grünen, bunten Kleide deckt, so hüllt er alles, was den Menschen nur ehrwürdig, liebenswürdig machen kann, ins blühende Gewand der Fabel ein. Zufriedenheit, Erfahrung und Verstand und Geisteskraft, Geschmack und reiner Sinn fürs wahre Gute, geistig scheinen sie in seinen Liedern, und persönlich doch wie unter Blütenbäumen auszuruhen. Der Quell des Überflusses rauscht daneben und lässt uns bunte Wunderfische sehen. Indes auf wohlgestimmter Laute wild der Wahnsinn hin und her zu wühlen scheint und doch im schönsten Takt sich mäßig hält. Wer neben diesen Mann sich wagen darf, verdient für seine Kühnheit schon den Kranz. Wer ein Verdienst so wohl zu schätzen weiß, der wird das andere nicht verkennen. Du sollst uns dereinst in Tassos Liedern zeigen, was wir gefühlt und was nur du erkennst. Komm mit, Antonio. Manches habe ich noch, worauf ich sehr begierig bin, zu fragen. Dann sollst du bis zum Untergang der Sonne den Frauen angehören. Komm, leb wohl. Zweiter Akt. Ein Saal. Unsicher folgen meine Schritte dir, Fürstin. Und Gedanken ohne Maß und Ordnung regen sich in meiner Seele. Mir scheint die Einsamkeit zu winken, mich gefällig anzulispeln. Komm, ich löse die neu erregten Zweifel deiner Brust. Doch werfe ich einen Blick auf dich. Vernimmt mein horchend Ohr ein Wort von deiner Lippe. So wird ein neuer Tag um mich herum und alle Bande fallen von mir los. Ich will dir gern gestehen, es hat der Mann, der unerwartet zu uns trat, nicht sanft aus einem schönen Traum mich aufgeweckt. Sein Wesen, seine Worte haben mich so wunderbar getroffen, dass ich mehr als je mich doppelt fühle. Mit mir selbst aufs Neue in streitender Verwirrung bin. Es ist unmöglich, dass ein alter Freund, der lang entfernt ein fremdes Leben führte, im Augenblick, da er uns wieder sieht, sich wieder gleich wie ehemals finden soll. Er ist in seinem Innern nicht verändert. Lasst uns mit ihm nur wenige Tage leben, so stimmen sich die Saiten hin und wieder, bis glücklich eine schöne Harmonie aufs Neue sie verbindet. Wird er dann auch näher kennen, was du diese Zeit geleistet hast, so stellt er dich gewiss dem Dichter an die Seite, den er jetzt als einen Riesen dir entgegenstellt. Ach, meine Fürstin, Ariostens Lob aus seinem Munde hat mich mehr ergötzt, als dass es mich beleidigt hätte. Tröstlich ist es für uns, den Mann gerühmt zu wissen, der als ein großes Muster vor uns steht. Nein, was das Herz im tiefsten mir bewegte, was mir noch jetzt die ganze Seele füllt, es waren die Gestalten jener Welt, die sich lebendig, rastlos, ungeheuer um einen großen, einzig klugen Mann gemessen dreht und ihren Lauf vollendet, den ihr der Halbgott vorzuschreiben wagt. Begierig horchte ich auf, vernahm mit Lust die sichern Worte des erfahrenen Mannes. Doch ach, je mehr ich horchte, mehr und mehr versank ich vor mir selbst. Ich fürchtete, wie Echo an den Felsen zu verschwinden. Ein Widerhall, ein Nichts, mich zu verlieren. Und schienst noch kurz vorher so rein zu fühlen, wie Held und Dichter füreinander leben, wie Held und Dichter sich einander suchen und keiner jeden anderen neiden soll. Begnüge dich aus einem kleinen Staat, der dich beschützt, dem wilden Lauf der Welt wie von dem Ufer ruhig zuzusehen. Und sah ich hier mit Staunen nicht zuerst, wie herrlich man den tapfern Mann belohnt? Als unerfahrener Knabe kam ich her, in einem Augenblick, da fest auf fest Ferrara zu dem Mittelpunkt der Ehre zu machen schien. Die Feste, die du rühmst, die 100 Zungen mir damals priesen und mir manches Jahr nachher gepriesen haben, sah ich nicht. Am stillen Ort, wohin kaum unterbrochen der letzte Widerhall der Freude sich verlieren konnte, musste ich manche Schmerzen und manchen traurigen Gedanken leiden. Zum ersten Mal trat ich, noch unterstützt von meinen Frauen, aus dem Krankenzimmer. Da kam Lucretia voll frohen Lebens herbei und führte dich an ihre Hand. Du warst der Erste, der im neuen Leben mir neu und unbekannt entgegentrat. Da hoffte ich viel für dich und mich. Auch hat uns bis hierher die Hoffnung nicht betrogen. Und ich, der ich betäubt von dem Gewimmel des drängenden Gewühls, von so viel Glanz geblendet und von mancher Leidenschaft bewegt, durch stille Gänge des Palasts an einer Schwesterseite schweigend ging, dann in das Zimmer trat, wo du uns bald auf deine Frauen gelehnt erschienst. Mir welch ein Moment war dieser. Oh, vergib! Wie den Bezauberten von Rausch und Wahn der Gottheit Nähe leicht und willig heilt, so war auch ich von aller Fantasie, von jeder Sucht, von jedem falschen Triebe, mit einem Blick, in deinen Blick, geheilt. So sucht man in dem weiten Sand des Meers vergebens eine Perle, die verborgen in stillen Schalen eingeschlossen ruht. Es fingen schöne Zeiten damals an. Und hätte uns nicht der Herzog von Urbino die Schwester weggeführt, uns wären Jahre im schönen, ungetrübten Glück verschwunden. Doch leider, jetzt vermissen wir zu sehr den frohen Geist, die Brust voll Mut und Leben, den reichen Witz der liebenswürdigen Frau. Ich weiß es nur zu wohl, seit jenem Tage, da sie von hinnen schied, vermochte dir die reine Freude niemand zu ersetzen. Wie oft zerriss es meine Brust, wie oft klagte ich dem stillen Hain mein Leid um dich. Ach, rief ich aus, hat denn die Schwester nur das Glück, das Recht, der Teuren viel zu sein? Und war die eine Frau, so trefflich sie auch war, denn alles? Fürstin, oh verzeih, da dachte ich manchmal an mich selbst und wünschte, dir etwas sein zu können. Doch es gelang mir nicht. Und nur zu oft tat ich im Irrtum, was dich schmerzen musste, beleidigte den Mann, den du beschütztest, verwirrte unklug, was du lösen wolltest und fühlte so mich stets im Augenblick, wenn ich mich nahen wollte, fern und ferner. Ich habe, Tasso, deinen Willen nie verkannt und weiß, wie du dir selbst zu Schaden geschäftig bist. Anstatt dass meine Schwester mit jedem, wie er sei, zu leben weiß, so kannst du, selbst nach vielen Jahren kaum, in einen Freund dich finden. Tadle mich. Doch sage mir hernach, wo ist der Mann, die Frau, mit der ich wie mit dir aus freiem Busen wagen darf zu reden? Du solltest meinem Bruder dich vertrauen. Er ist mein Fürst, und so ist er mein Herr, und ich empfinde den ganzen Umfang dieses großen Worts. Nur muss ich schweigen lernen, wenn er spricht, und tun, wenn er gebietet. Mögen auch Verstand und Herz ihm lebhaft widersprechen. Das ist der Fall bei meinem Bruder nie. Und nun, da wir Antonio wieder haben, ist dir ein neuer, kluger Freund gewiss. Ich hoffte es ehemals. Jetzt verzweifle ich fast. Wie lehrreich wäre mir sein Umgang. Nützlich sein Rat in tausend Fällen. Er besitzt, ich mag wohl sagen, alles, was mir fehlt. Doch haben alle Götter sich versammelt, Geschenke seiner Wiege darzubringen. Die Grazien sind leider ausgeblieben. Und wem die Gaben dieser Holden fehlen, der kann zwar viel besitzen, vieles geben. Doch lässt sich nie an seinem Busen ruhen. Doch lässt sich ihm vertrauen. Und das ist viel. Ihr müsst verbunden sein. Ich schmeichle mir, dieses schöne Werk in kurzem zu vollbringen. Nur widerstehe nicht, wie du es pflegst. So haben wir Lenoren lang besessen, die fein und zierlich ist, mit der es leicht sich leben lässt. Auch diese hast du nie, wie sie es wünschte, näher treten wollen. Ich habe dir gehorcht. Sonst hätte ich mich von ihr entfernt, anstatt mich ihr zu nahen. So liebenswürdig sie erscheinen kann, ich weiß nicht, wie es ist, konnte ich nur selten mit ihr ganz offen sein. Und wenn sie auch die Absicht hat, den Freunden wohl zu tun, so fühlt man Absicht. Und man ist verstimmt. Auf diesem Wege werden wir wohl nie Gesellschaft finden, Tasso. Dieser Pfad verleitet uns durch einsames Gebüsch, durch stille Täler fortzuwandern. Mehr und mehr verwöhnt sich das Gemüt und strebt, die goldene Zeit, die ihm von außen mangelt, in seinem Innern wiederherzustellen, so wenig der Versuch gelingen will. Oh, welches Wort spricht meine Fürstin aus? Die goldene Zeit. Wohin ist sie geflohen, nach der sich jedes Herz vergebens sehnt? Da auf der freien Erde Menschen sich wie frohe Herden im Genuss verbreiteten, wo jeder Vogel in der freien Luft und jedes Tier durch Berg und Täler schweifend zum Menschen sprach, erlaubt ist, was gefällt. Mein Freund, die goldene Zeit ist wohl vorbei. Allein die Guten bringen sie zurück. Noch treffen sich verwandte Herzen an und teilen den Genuss der schönen Welt. Nur in dem Wahlspruch ändert sich, mein Freund, ein einzig Wort. Erlaubt ist, was sich ziemt. Oh, wenn aus guten, edlen Menschen nur ein allgemein Gericht bestellt entschiede, was sich denn ziemt, anstatt dass jeder glaubt, es sei auch schicklich, was ihm nützlich ist. Willst du genau erfahren, was sich ziemt, so frage nur bei edlen Frauen an. Denn ihnen ist am meisten dran gelegen, dass alles wohl sich zieme, was geschieht. Und wirst du die Geschlechter beide fragen, nach Freiheit strebt der Mann, das Weib nach Sitte. Du nennest uns unbändig, roh, gefühllos. Nicht das. Allein ihr strebt nach fernen Gütern. Und euer Streben muss gewaltsam sein. Wir sind von keinem Männerherzen sicher, das noch so warm sich einmal uns ergab. Die Schönheit ist vergänglich, die ihr doch allein zu ehren scheint. Was übrig bleibt, das reizt nicht mehr. Und was nicht reizt, ist tot. Wenn's Männer gäbe, die ein weiblich Herz zu schätzen wüssten, die erkennen möchten, welch einen holden Schatz von Treu und Liebe der Busen einer Frau bewahren kann, wenn das Gedächtnis einzig schöner Stunden in euren Seelen lebhaft bleiben wollte, wenn der Besitz, der ruhig machen soll, nach fremden Gütern euch nicht lüstern machte, dann wär uns wohl ein schöner Tag erschienen. Wir feierten dann unsere goldene Zeit. Du sagst mir Worte, die in meiner Brust halb schon entschlafene Sorgen mächtig regen. Was meinst du, Tasso? Rede frei mit mir. Oft hörte ich schon und dieser Tage wieder habe ich's gehört. Ja, hätte ich's nicht vernommen, so müsste ich's denken. Edle Fürsten streben nach deiner Hand. Was wir erwarten müssen, das fürchten wir und möchten schier verzweifeln. Verlassen wirst du uns, es ist natürlich. Doch wie wir es tragen wollen, weiß ich nicht. Für diesen Augenblick seid unbesorgt. Fast möchte ich sagen, unbesorgt für immer. Hier bin ich gern und gerne mag ich bleiben. Noch weiß ich kein Verhältnis, das mich lockte. Und wenn ihr mich denn ja behalten wollt, so lasst es mir durch Eintracht sehen und schafft euch selbst ein glücklich Leben, mir durch euch. O, lehre mich, das Mögliche zu tun. Gewidmet sind dir alle meine Tage. Wenn dich zu preisen, dir zu danken, sich mein Herz entfaltet, dann empfinde ich es das reinste Glück, das Menschen fühlen können. Das Göttlichste erfuhr ich nur in dir. Es ist sehr billig, dass die Frauen dir aufs Freundlichste begegnen. Es verherrlicht dein Lied auf manche Weise das Geschlecht. Zart oder tapfer, hast du stets gewusst, sie liebenswert und edel vorzustellen. Was auch in meinem Liede widerklingt, ich bin nur einer alles schuldig. Es sind nicht Schatten, die der Wahn erzeugte. Ich weiß es, sie sind ewig, denn sie sind. Und was hat mehr das Recht, Jahrhunderte zu bleiben und im Stillen fortzuwirken, als das Geheimnis einer edlen Liebe, dem holden Lied bescheiden anvertraut? Und soll ich dir noch einen Vorzug sagen, den unvermerkt sich dieses Lied erschleicht? Es lockt uns nach und nach. Wir hören zu. Wir hören und wir glauben zu verstehen. Was wir verstehen, das können wir nicht tadeln. Und so gewinnt uns dieses Lied zuletzt. Welch einen Himmel öffnest du vor mir? O Fürstin, macht mich dieser Glanz nicht blind. So sehe ich unverhofft ein ewig Glück auf goldenen Strahlen herrlich niedersteigen. Nicht weiter, Tasso. Viele Dinge sind's, die wir mit Heftigkeit ergreifen sollen. Doch andere können nur durch Mäßigung und durch Entbehren unser Eigen werden. So sagt man, sei die Tugend, sei die Liebe, die ihr verwandt ist. Das bedenke wohl. Ist dir es erlaubt, die Augen aufzuschlagen? Wagst du es, umherzusehen? Du bist allein. Vernahmen diese Säulen, was sie sprach? Und hast du Zeugen, diese stummen Zeugen des höchsten Glücks zu fürchten? Ich träumte mich dem höchsten Glücke nah. Und dieses Glück ist über alle Träume. Du gibst mir viel. Du gibst wie Erd und Himmel uns Geschenke mit vollen Händen übermäßig reichen und forderst wieder, was von mir zu fordern, nur eine solche Gabe dich berechtigt. Ich soll entbehren, soll mich mäßig zeigen und so verdienen, dass du mir vertraust. Was tat ich je, dass sie mich wählen konnte? Was soll ich tun, um ihrer wert zu sein? Sie konnte dir vertrauen. Und dadurch bist du's. Nein. Künftig soll nicht das, wo zwischen Bäumen, zwischen Menschen sich einsam, schwach und trübgesinnt verlieren. Er ist nicht mehr allein. Er ist mit dir. Oh, dass die edelste der Taten sich hier sichtbar vor mich stellte. Ringsumgeben von grässlicher Gefahr. Ich dränge zu und wagte gern das Leben, das ich nun von ihren Händen habe, forderte die besten Menschen mir zu Freunden auf, Unmögliches mit einer edlen Schar nach ihrem Wink und Willen zu vollbringen. Voreiliger, warum verbarg dein Mund nicht das, was du empfandst, bis du dich wert und werter ihr zu Füßen legen konntest? Es ist so groß, so weit, was vor dir liegt. Und hoffnungsvolle Jugend lockt dich wieder in unbekannte, lichte Zukunft hin. Antonio, sei mir willkommen, den ich gleichsam jetzt zum ersten Mal erblicke. Schöner ward kein Mann mir angekündigt. Sei willkommen. Dich kenne ich nun und deinen ganzen Wert. Dir bitte ich ohne Zögern Herz und Hand und hoffe, dass doch du mich nicht verschmähst. Freigebig bietest du mir schöne Gaben und ihren Wert erkenne ich, wie ich soll. Drum lass mich zögern, ehe ich sie ergreife. Weiß ich doch nicht, ob ich dir auch dagegen ein Gleiches geben kann. Ich möchte gern nicht übereilt und nicht undankbar scheinen. Lass mich für beide klug und sorgsam sein. Wer wird die Klugheit tadeln? Jeder Schritt des Lebens zeigt, wie sehr sie nötig sei. Doch schöner ist's, wenn uns die Seele sagt, wo wir der feinen Vorsicht nicht bedürfen. Darüber frage jeder sein Gemüt, weil er den Fehler selbst zu büßen hat. So sei's. Ich habe meine Pflicht getan, der Fürstin Wort, die uns zu Freunden wünscht, habe ich verehrt und mich dir vorgestellt. Rückhalten durfte ich nicht, Antonio. Doch gewiss zudringen will ich nicht. Es mag denn sein, Zeit und Bekanntschaft heißen dich vielleicht die Gabe wärmer fordern, die du jetzt so kalt beiseite lehnst und fast verschmähst. Der Mäßige wird öfters kalt genannt, von Menschen, die sich warm vor anderen glauben, weil sie die Hitze fliegend überfällt. Du tadelst, was ich tadle, was ich meide. Auch ich verstehe wohl, so jung ich bin, der Heftigkeit die Dauer vorzuziehen. Sehr weislich. Bleibe stets auf diesem Sinn. Du bist berechtigt, mir zu raten, mich zu warnen. Denn es steht Erfahrung, die als lang erprobte Freundin an der Seite. Doch glaube nur, es horcht ein stilles Herz auf jedes Tages, jeder Stunde Warnung und übt sich insgeheim an jedem Guten, das deine Strenge neu zu lehren glaubt. Es ist wohl angenehm, sich mit sich selbst beschäftigen, wenn es nur so nützlich wäre. Inwendig lernt kein Mensch sein Innerstes erkennen, denn er misst nach eigenem Maß sich bald zu klein und leider oft zu groß. Der Mensch erkennt sich nur im Menschen. Nur das Leben lehret jeden, was er sei. Mit Beifall und Verehrung höre ich dich. Und dennoch denkst du wohl bei diesen Worten ganz etwas anders, als ich sagen will. Auf diese Weise rücken wir nicht näher. Es ist nicht klug. Es ist nicht wohlgetan, vorsätzlich einen Menschen zu verkennen. Er sei auch, wer er sei. Der Fürstin Wort bedurft es kaum. Leicht habe ich dich erkannt. Ich weiß, dass du das Gute willst und schaffst. Dein eigen Schicksal lässt dich unbesorgt. An andere denkst du, anderen stehst du bei. Und auf des Lebens leicht bewegter Woge bleibt dir ein stetes Herz. So sehe ich dich. Und was wäre ich, ging ich dir nicht entgegen? Such dich begierig nicht auch einen Teil an dem verschlossenen Schatz, den du bewahrst. Ich weiß, es reut dich nicht, wenn du dich öffnest. Ich weiß, du bist mein Freund, wenn du mich kennst, und eines solchen Freunds bedurft ich lange. Ich schäme mich der Unerfahrenheit und meiner Jugend nicht. Still ruhet noch der Zukunft goldene Wolke mir ums Haupt. O, nimm mich, edler Mann, an deine Brust und weihe mich den raschen, unerfahrenen, zum mäßigen Gebrauch des Lebens ein. In einem Augenblicke forderst du, was wohlbedächtig nur die Zeit gewährt. In einem Augenblick gewährt die Liebe, was Mühe kaum in langer Zeit erreicht. Noch einmal. Hier ist meine Hand, schlag ein. Tritt nicht zurück und weigere dich nicht länger, o edler Mann, und gönne mir die Wollust, die schönste guter Menschen, sich dem Bessern vertrauend ohne Rückhalt hinzugeben. Du gehst mit vollen Segeln. Scheint es doch, du bist gewohnt zu siegen, überall die Wege breit, die Pforten weit zu finden. Ich gönne jeden Wert und jedes Glück dir gern, allein ich sehe nur zu sehr, wir stehen zu weit noch voneinander ab. Es sei an Jahren, an geprüften Wert, an frohem Mut und Willen weiche ich keinem. Der Wille lockt die Taten nicht herbei. Der Mut stellt sich die Wege kürzer vor. Wer angelangt am Ziel ist, wird gekrönt und oft entbehrt ein Würdiger eine Krone. Doch gibt es leichte Kränze. Kränze gibt es von sehr verschiedener Art. Sie lassen sich auf dem Spazierengehen bequem erreichen. Was eine Gottheit diesem frei gewährt und jenem streng versagt. Ein solches Gut erreicht nicht jeder, wie er will und mag. Schreib es dem Glück vor anderen Göttern zu, so höre ich's gern, denn seine Wahl ist blind. Auch die Gerechtigkeit trägt eine Binde und schließt die Augen jedem Blendwerk zu. Das Glück erhebe billig der Beglückte. Er dicht ihm 100 Augen fürs Verdienst und kluge Wahl und strenge Sorgfalt an. Nenn es Minerva, nenn es wie er will. Erhalte gnädiges Geschenk für Lohn, zufälligen Putz für wohlverdienten Schmuck. Du brauchst nicht deutlicher zu sein. Es ist genug. Ich blicke tief dir in das Herz und kenne fürs ganze Leben dich. O, kennte so dich meine Fürstin auch. Verschwende nicht die Pfeile deiner Augen, deiner Zunge. Du richtest sie vergebens nach dem Kranze, dem Unverweltlichen auf meinem Haupt. Sei erst so groß, mir ihn nicht zu beneiden. Dann darfst du mir vielleicht ihn streitig machen. Ich acht ihn heilig und das höchste Gut. Doch zeige mir den Mann, der das erreicht, wonach ich strebe. Zeige mir den Helden, von dem mir die Geschichten nur erzählten. Den Dichter stell mir vor, der sich Homeren, Virgilen sich vergleichen darf. Ja, was noch mehr gesagt ist, zeige mir den Mann, der dreifach diesen Lohn verdiente, den die schöne Krone dreifach mehr als mich beschämte. Dann sollst du mich knien sehen vor jener Gottheit, die mich so begabte. Nicht eher stünd ich auf, bis sie die Zierde von meinem Haupt auf seins hinüberdrückte. Bis dahin bleibst du freilich ihrer wert. Man wäge mich, das will ich nicht vermeiden. Allein Verachtung hab ich nicht verdient. Die Krone, der mein Fürst mich würdig achtete, die meiner Fürstin Hand für mich gewunden, soll keiner mir bezweifeln, noch begrenzen. Es ziemt der hohe Ton, die rasche Glut nicht dir zu mir, noch dir an diesem Orte. Was du dir hier erlaubst, das ziemt auch mir. Und ist die Wahrheit wohl von hier verbannt? Nur Kleinheit sollte hier sich ängstlich fühlen, der Neid, der sich zu seiner Schande zeigt, wie keiner Spinne schmutziges Gewebe an diesen Marmorwänden haften soll. Du zeigst mir selbst mein Recht, dich zu verschmähen. Der übereilte Knabe will des Manns Vertrauen und Freundschaft mit Gewalt ertrotzen? Unsittlich, wie du bist, hältst du dich gut? Viel lieber, was ihr euch unsittlich nennt, als was ich mir unedel nennen müsste. Du bist noch jung genug, dass gute Zucht dich eines besseren Wegs belehren kann. Nicht jung genug, vor Götzen mich zu neigen und Trotz mit Trotz zu bändigen, alt genug. Wo Lippenspiel und Seitenspiel entscheiden, siehst du als Held und Sieger wohl davon. Verwegen wäre es, meine Faust zu rühmen, denn sie hat nichts getan, doch ich vertraue ihr. Du traust auf Schonung, die dich nur zu sehr im frechen Laufe deines Glücks verzog. Mit dir am wenigsten hätte ich gewünscht, das Wagespiel der Waffen zu versuchen. Allein du schürest Glut auf Glut. Bist du der Mann, der du dich rühmst? So steh mir! Du weißt so wenig wer, als wo du bist. Kein Heiligtum heißt uns den Schimpf ertragen. Du lästerst! Du entweihst diesen Ort, nicht ich, der ich Vertrauen, Verehrung, Liebe, das schönste Opfer dir entgegentrug. Dein Geist verunreint dieses Paradies und deine Worte diesen reinen Saal. Nicht meines Herzens schwellendes Gefühl, das braust, den kleinsten Flecken nicht zu leiden. Welch hoher Geist in einer engen Brust. Hier ist noch Raum, dem Busen Luft zu machen. Es macht das Volk sich auch mit Worten Luft. Bist du ein Edelmann wie ich, so zeig es. Ich bin es wohl, doch weiß ich, wo ich bin. Komm mit herab, wo unsere Waffen gelten. Wie du nicht fördern solltest, folg ich nicht. Der Feigheit ist solch Hindernis willkommen. Der Feige droht nur, wo er sicher ist. Mit Freuden kann ich diesem Schutz entsagen. Vergib dir nur, dem Ort vergibst du nichts. Verzeihe mir der Ort, dass ich es litt. Zieh oder folge, wenn ich nicht auf ewig, wie ich dich hasse, dich verachten soll. In welchem Streit treffe ich euch unerwartet? Du findest mich, o Fürst, gelassen stehen vor einem, den die Wut ergriffen hat. Ich bete dich als eine Gottheit an, dass du mit einem Blick mich warnend bändigst. Erzähl, Antonio. Tasso, sag mir an. Wie hat der Zwist sich in mein Haus gedrungen? Wie hat er euch ergriffen? Von der Bahn der Sitten, der Gesetze, kluge Männer im Taumel weggerissen. Ich erstaune. Du kennst uns beide nicht, ich glaub es wohl. Hier, dieser Mann, berühmt als klug und sittlich, hat roh und hämisch wie ein unerzogener, unedler Mensch sich gegen mich betragen. Ihn riss der hohe Dichterschwung hinweg. Du hast, o Fürst, zuerst mich angeredet, hast mich gefragt. Es sei mir nun erlaubt, nach diesem raschen Redner auch zu sprechen. Oh ja, erzähl! Erzähl von Wort zu Wort! Und kannst du jede Silbe, jede Miene vor diesen Richter stellen? Wag es nur! Beleidige dich selbst zum zweiten Mal und zeuge wider dich. Dagegen will ich keinen Hauch und keinen Pulsschlag leugnen. Wenn du noch mehr zu reden hast, so sprich. Wo nicht, so schweig und unterbrich mich nicht. Ob ich, mein Fürst, ob dieser heiße Kopf den Streit zuerst begonnen, wer es sei, der Unrecht hat, ist eine weite Frage, die wohl zuvörderst noch auf sich beruht. Wie das mich dünkt, das ist die erste Frage, wer von uns beiden Recht und Unrecht hat. Nicht ganz, wie sich's der unbegrenzte Sinn gedenken mag, Antonio. Gnädigster, ich ehre deinen Wink, doch lass ihn schweigen. Hab ich gesprochen, mag er weiterreden. Du wirst entscheiden. Also sag ich nur, ich kann mit ihm nicht rechten, kann ihn weder verklagen, noch mich selbst verteidigen, noch ihm jetzt genug zu tun, mich anerbieten. Denn wie er steht, ist er kein freier Mann. Es waltet über ihm ein schwer Gesetz, das deine Gnade höchstens lindern wird. Er hat mir hier gedroht, hat mich gefordert. Vor dir verbarg er kaum das nackte Schwert. Und tratst du, Herr, nicht zwischen uns herein, so stünde jetzt auch ich als Pflicht vergessen, mitschuldig und beschämt vor deinem Blick. Du hast nicht wohlgetan. Mich spricht, o Herr, mein eigen Herz, gewiss auch deines frei. Ja, es ist wahr, ich drohte, forderte, ich zog. Allein wie tückisch seine Zunge mit wohlgewählten Worten mich verletzt. Wie scharf und schnell sein Zahn das feine Gift mir in das Blut geflößt. Wie er das Fieber nur mehr und mehr erhitzt. Du denkst es nicht. Gelassen, kalt hat er mich ausgehalten, aufs Höchste mich getrieben. Oh, du kennst ihn nicht und wirst ihn niemals kennen. Ich trug ihm warm die schönste Freundschaft an. Er warf mir meine Gaben vor die Füße. Und hätte meine Seele nicht geglüht, so war sie deiner Gnade, deines Dienstes auf ewig unwert. Hab ich des Gesetzes und dieses Orts vergessen? so verzeih. Auf keinem Boden darf ich niedrig sein. Erniedrigung auf keinem Boden dulden. Wenn dieses Herz, es sei auch wo es will, dir fehlt und sich, dann strafe, dann verstoße. Und lass mich nie dein Auge wiedersehen. Wie leicht der Jüngling schwere Lasten trägt und Fehler wie den Staub vom Kleide schüttelt. Es wäre zu verwundern, wenn die Zauberkraft der Dichtung nicht bekannter wäre, die mit dem Unmöglichen so gern ihr Spiel zu treiben liebt. Ob du auch so, mein Fürst, ob alle deine Diener diese Tat so unbedeutend halten, zweifle ich fast. Die Majestät verbreitet ihren Schutz auf jeden, der sich ihr wie einer Gottheit und ihrer unverletzten Wohnung naht. Hier, diese Mauern haben deine Väter auf Sicherheit gegründet, ihrer Würde ein Heiligtum befestigt, diese Ruhe mit schweren Strafen ernst und klug erhalten, Verbannung, Kerker, Tod ergriff den Schuldigen. Da war kein Ansehen der Person, es hielt die Milde nicht den Arm des Rechts zurück. Und selbst der Frevler fühlte sich geschreckt. Nun sehen wir nach langem, schönem Frieden in das Gebiet der Sitten rohe Wut im Taumel wiederkehren. Herr, entscheide, bestrafe. Denn wer kann in seiner Pflicht beschränkten Grenzen wandeln, schützet ihn nicht das Gesetz und seines Fürstenkraft? Mehr als ihr beide sagt und sagen könnt, lässt unparteiisch das Gemüt mich hören. Ihr hättet schöner eure Pflicht getan, wenn ich dies Urteil nicht zu sprechen hätte. Denn hier sind Recht und Unrecht nah verwandt. Wenn dich Antonio beleidigt hat, so hat er dir auf irgendeine Weise genug zu tun, wie du es fordern wirst. Mir wäre es lieb, ihr wärtet mich zum Austrag. Indessen, dein Vergehen macht Otasso dich zum Gefangenen. Wie ich dir vergebe, so lindrig das Gesetz um deinetwillen. Verlass uns, Tasso. Bleib auf deinem Zimmer, von dir und mit dir selbst allein bewacht. Ist dies so, Fürst? Dein richterlicher Spruch? Erkennest du des Vaters Milde nicht? Mit dir habe ich vorerst nichts mehr zu reden. O Fürst, es übergibt dein ernstes Wort mich freien der Gefangenschaft. Es sei, du hältst es recht. Dein heilig Wort verehrend heiße ich mein inneres Herz im tiefsten Schweigen. Es ist mir neu, so neu, dass ich fast dich und mich und diesen schönen Ort nicht kenne. Doch diesen kenne ich wohl. Gehorchen will ich, ob ich gleich hier noch manches sagen könnte und sagen sollte. Mir verstummt die Lippe. War's ein Verbrechen? Wenigstens es scheint, ich bin als ein Verbrecher angesehen. Und was mein Herz auch sagt, ich bin gefangen. Du nimmst es höher, Tasso, als ich selbst. Mir bleibt es unbegreiflich, wie es ist. Ich höre nur mein Urteil. Beuge mich. Das sind zu viel vergebene Worte schon. Gewöhne dich von nun an zu gehorchen, Ohnmächtiger. Du vergaßest, wo du standst. Der Göttersaal schien dir auf gleicher Erde. Nun überwältigt dich der jähe Fall. Gehorche gern, denn es geziemt dem Manne, auch willig das Beschwerliche zu tun. Hier nimm den Degen erst, den du mir gabst, als ich dem Kardinal nach Frankreich folgte. Ich führte ihn nicht mit Ruhm, doch nicht mit Schande, auch heute nicht. Der hoffnungsvollen Gabe entäußere ich mich mit tief gerührtem Herzen. Wie ich zu dir gesinnt bin, fühlst du nicht. Gehorchen ist mein Los und nicht zu denken. Und leider eines herrlicheren Geschenks Verleugnung fordert das Geschick von mir. Die Krone kleidet den Gefangenen nicht. Ich nehme selbst von meinem Haupt die Zierde, die für die Ewigkeit gegönnt mir schien. Zu früh war mir das schönste Glück verliehen und wird, als hätte ich sein mich überhoben, mir nur zu bald geraubt. Geselle dich zu diesem Degen, der dich leider nicht erwarb. Um ihn geschlungen ruhe, wie auf dem Sarg der Tapfern, auf dem Grabe meines Glücks und meiner Hoffnung. Hier leg ich beide willig dir zu Füßen. Denn wer ist wohl gewaffnet, wenn du zürnst? Und wer geschmückt, o Herr, den du verkennst? Gefangen gehe ich, warte des Gerichts. Mit welchen Farben malt er sich seinen Wert und sein Geschick? Beschränkt und unerfahren hält die Jugend sich wie ein einzig auserwähltes Wesen und alles über alle sich erlaubt. Er fühle sich gestraft. Und strafen heißt dem Jüngling wohltun, dass der Mann uns danke. Er ist gestraft. Ich fürchte nur zu viel. Wenn du gelind mit ihm verfahren magst, so gib, o Fürst, ihm seine Freiheit wieder, und unseren Zwist entscheidet dann das Schwert. Wenn es die Meinung fordert, mag es sein. Doch sprich, wie hast du seinen Zorn gereizt? Ich wüsste kaum zu sagen, wie es geschah. Als Menschen habe ich ihn vielleicht gekränkt, als Edelmann habe ich ihn nicht beleidigt. Und seinen Lippen ist im größten Zorne kein sittenloses Wort entflohen. So schien mir euer Streit. Und was ich gleich gedacht, bekräftigt deine Rede mir noch mehr. Wenn Männer sich entzweien, hält man billig den Klügsten für den Schuldigen. Stelle die Ruhe wieder her. Du kannst es leicht. Lenore San Vitale mag ihn erst mit zarter Lippe zu besänftigen suchen. Dann tritt zu ihm, gib ihm in meinem Namen die volle Freiheit wieder und gewinne mit edlen, wahren Worten sein Vertrauen. Verrichte das, sobald du immer kannst. Du wirst als Freund und Vater mit ihm sprechen. Noch ehe wir scheiden, will ich Friede wissen. Und dir ist nichts unmöglich, wenn du willst. Wir bleiben lieber eine Stunde länger und lassen dann die Frauen sanft vollenden, was du begannst. Und kehren wir zurück, so haben sie von diesem raschen Eindruck die letzte Spur vertilgt. Es scheint, Antonio, du willst nicht aus der Übung kommen. Du hast ein Geschäft kaum erst vollendet, nun kehrst du zurück und schaffst dir gleich ein neues. Ich hoffe, dass auch dieses dir gelingt. Ich bin beschämt und sehe in deinen Worten wie in dem klarsten Spiegel meine Schuld. Gar leicht gehorcht man einem edlen Herrn, der überzeugt, indem er uns gebietet. Dritter Akt. Der Saal. Wo bleibt Eleonore? Schmerzlicher bewegt mir jeden Augenblick die Sorge, das tiefste Herz. Kaum weiß ich, was geschah. Kaum weiß ich, wer von beiden schuldig ist. Oh, dass sie käme. Möchte doch nicht gern den Bruder, nicht Antonio, nicht sprechen, ehe ich gefasster bin. Ehe ich vernommen, wie alles steht und was es werden kann. Was bringst du, Leonore? Sag mir an, wie steht's um unsere Freunde? Was geschah? Mehr als wir wissen, habe ich nicht erfahren. Sie trafen hart zusammen. Tasso zog, dein Bruder trennte sie. Allein es scheint, als habe Tasso diesen Streit begonnen. Antonio geht frei umher und spricht mit seinem Fürsten. Tasso bleibt dagegen verbannt in seinem Zimmer und allein. Gewiss hat ihn Antonio gereizt, den Hochgestimmten kalt und fremd beleidigt. Ich glaube es selbst. Denn eine Wolke stand schon, als er zu ihm trat, um seine Stirn. Ach, dass wir doch dem reinen, stillen Wink des Herzens nachzugehen so sehr verlernen. Ganz leise spricht ein Gott in unserer Brust, ganz leise, ganz vernehmlich, zeigt uns an, was zu ergreifen ist und was zu fliehen. Antonio erschien mir heute früh viel schroffer noch als je, in sich gezogener. Es warnte mich mein Geist, als neben ihn sich Tasso stellte. Sieh das Äußere nur von beiden an, das Angesicht, den Ton, den Blick, den Tritt. Es widerstrebt sich alles. Sie können ewig keine Liebe wechseln. Doch überredet die Hoffnung mich, die Gleisnerin. Sie sind vernünftig beide, sind edel, unterrichtet, deine Freunde. Und welch ein Band ist sicherer als der guten? Ich trieb den Jüngling an. Er gab sich ganz. Wie schön, wie warm ergab er ganz sich mir. Oh, hätte ich gleich Antonio gesprochen. Ich zauderte, es war nur kurze Zeit. Ich scheute mich gleich mit den ersten Worten und dringend ihm den Jüngling zu empfehlen, verließ auf Sitte mich und Höflichkeit, auf den Gebrauch der Welt, der sich so glatt selbst zwischen Feinde legt. Befürchtete von dem geprüften Manne diese Jähe der raschen Jugend nicht. Es ist geschehen. Das Übel stand mir fern. Nun ist es da. Oh, gib mir einen Rat. Was ist zu tun? Wie schwer zu raten sei, das fühlst du selbst nach dem, was du gesagt. Es ist nicht wie ein Missverständnis zwischen Gleichgestimmten. Das stellen Worte ja im Notfall, stellen es Waffen leicht und glücklich wieder her. Zwei Männer sind sich ja bislang gefühlt, die darum Feinde sind, weil die Natur nicht einen Mann aus ihnen beiden formte. Und wären sie zu ihrem Vorteil klug, so würden sie als Freunde sich verbinden. Dann stünden sie für einen Mann und gingen mit Macht und Glück durchs Leben hin. So hoffte ich selbst. Nun sehe ich wohl umsonst. Der Zwist von heute sei er, wie er sei, ist beizulegen. Doch das sichert uns nicht für die Zukunft, für den Morgen nicht. Es wäre am besten, dächte ich, Tasso reiste auf eine Zeit von hier. Er könnte ja nach Rom, auch nach Florenz sich wenden. Dort träfe ich in wenig Wochen ihn und könnte auf sein Gemüt als seine Freundin wirken. Du würdest hier indessen den Antonio, der uns so fremd geworden, dir aufs Neue und deinen Freunden näher bringen. So gewährte das, was jetzt unmöglich scheint, die gute Zeit vielleicht, die vieles gibt. Du willst dich in Genuss, o Freundin, setzen. Ich soll entbehren? Heißt das billig sein? Entbehren wirst du nichts, als was du doch in diesem Falle nicht genießen könntest. So ruhig soll ich einen Freund verbannen? Erhalten, den du nur zum Schein verbannst. Mein Bruder wird ihn nicht mit Willen lassen. Wenn er es sieht wie wir, so gibt er nach. Es ist so schwer, im Freunde sich verdammen. Und dennoch rettest du den Freund in dir. Ich gebe nicht mein Ja, dass es geschehe. So warte noch ein größeres Übel ab. Du peinigst mich und weißt nicht, ob du nützest. Wir werden bald entdecken, wer sich irrt. Und soll es sein, so frage mich nicht länger. Wer sich entschließen kann, besiegt den Schmerz. Entschlossen bin ich nicht. Allein es sei, wenn er sich nicht auf lange Zeit entfernt. Und lass uns für ihn sorgen, Leonore, dass er nicht etwa künftig Mangel leide, dass ihm der Herzog seinen Unterhalt auch in der Ferne willig reichen lasse. Sprich mit Antonio, denn er vermag bei meinem Bruder viel und wird den Streit nicht unserem Freund und uns gedenken wollen. Ein Wort von dir, Prinzessin, gelte mehr. Ich kann, du weißt es, meine Freundin, nicht für mich und für die meinen was erbitten. Ich lebe gern so stille vor mich hin, und nehme von dem Bruder dankbar an, was er mir immer geben kann und will. Ich habe sonst darüber manchen Vorwurf mir selbst gemacht. Nun habe ich überwunden. Es schalt mich eine Freundin oft darum. Du bist uneigennützig, sagte sie. Das ist recht schön. Allein du bist so sehr, dass du auch das Bedürfnis deiner Freunde nicht recht empfinden kannst. Ich lasse es gehen und muss dann eben diesen Vorwurf tragen. Um desto mehr erfreut es mich, dass ich nun in der Tat dem Freunde nützen kann. Es fällt mir meine Muttererbschaft zu und gerne will ich für ihn sorgen helfen. Und ich, o Fürstin, finde mich im Falle, dass ich als Freundin auch mich zeigen kann. Er ist kein guter Wirt. Wo es ihm fehlt, werde ich ihm schon geschickt zu helfen wissen. So nimm ihn weg. Und soll ich ihn entbehren? Vor allen anderen sei er dir gegönnt. Ich sehe es wohl, so wird es besser sein. Muss ich denn wieder diesen Schmerz als gut und heilsam preisen? Das war mein Geschick von Jugend auf. Ich bin nun dran gewöhnt. Nur halb ist der Verlust des schönsten Glücks, wenn wir auf den Besitz nicht sicher zählten. Ich hoffe, dich, so schön du es verdienst, glücklich zu sehen. Eleonore, glücklich. Wer ist denn glücklich? Mein Bruder zwar möchte ich so nennen, denn sein großes Herz trägt sein Geschick mit immer gleichem Mut. Allein was er verdient, das wacht ihm nie. Oh, blicke nicht nach dem, was jedem fehlt. Betrachte, was noch einem jeden bleibt. Was bleibt nicht dir, Prinzessin? Was mir bleibt? Geduld, Eleonore. Üben konnte ich die von Jugend auf. Wenn Freunde, wenn Geschwister bei Fest und Spiel gesellig sich erfreuten, hielt Krankheit mich auf meinem Zimmer fest. Und in Gesellschaft mancher Leiden musste ich früh entbehren lernen. Eines war, was in der Einsamkeit mich schön ergötzte, die Freude des Gesangs. Ich unterhielt mich mit mir selbst. Ich wiegte Schmerz und Sehnsucht und jeden Wunsch mit leisen Tönen ein. Da wurde Leiden oft Genuss und selbst das traurige Gefühl zur Harmonie. Nicht lang war mir dies Glück gegönnt. Auch dieses nahm mir der Arzt hinweg. Sein streng Gebot hieß mich verstummen. Leben sollte ich, leiden. Den einzigen kleinen Trost sollte ich entbehren. So viele Freunde fanden sich zu dir. Und nun bist du gesund, bist lebensfroh. Ich bin gesund, das heißt, ich bin nicht krank. Und manche Freunde habe ich, deren Treue mich glücklich macht. Auch hatte ich einen Freund. Du hast ihn noch? Und werde ihn bald verlieren. Der Augenblick, da ich zuerst ihn sah, war vielbedeutend. Kaum erholte ich mich von manchen Leiden, Schmerz und Krankheit waren kaum erst gewichen. Da, Eleonore, stellte mir den Jüngling die Schwester vor. Er kam an ihre Hand. Und, dass ich dir's gestehe, da ergriff ihn mein Gemüt und wird ihn ewig halten. Oh, meine Fürstin, lass dich's nicht gereuen. Das Edle zu erkennen ist Gewinst, der nimmer uns entrissen werden kann. Lass mich nun. Ich bin geschwätzig und verberge besser auch selbst vor dir, wie schwach ich bin und krank. Die Krankheit des Gemütes löst sich in Klagen und Vertrauen am leichtsten auf. Wenn das Vertrauen heilt, so heil ich bald. Ich habe es rein und habe es ganz zu dir. Ach, meine Freundin, zwar bin ich entschlossen, erscheide nur. Allein ich fühle schon den langen, ausgedehnten Schmerz der Tage, wenn ich nun entbehren soll, was mich erfreut. Sonst war mir jeder Tag ein ganzes Leben. Die Sorge schwieg, die Ahnung selbst verstummte. Und glücklich eingeschifft trug uns der Strom auf leichten Wellen ohne Ruder hin. Nun überfällt in trüber Gegenwart der Zukunft Schrecken heimlich meine Brust. Die Zukunft gibt dir deine Freunde wieder und bringt dir neue Freude, neues Glück. Was ich besitze, mag ich gern bewahren. Der Wechsel unterhält, doch nutzt er kaum. Mit jugendlicher Sehnsucht griff ich nie begierig in den Lostopf fremder Welt, für mein bedürfend unerfahren Herz zufällig einen Gegenstand zu haschen. Ihn musste ich ehren. Darum liebte ich ihn. Ich musste ihn lieben, weil mit ihm mein Leben zum Leben ward, wie ich es nie gekannt. Erst sagte ich mir, entferne dich von ihm. Ich wich und wich und kam nur immer näher. So lieblich angelockt, so hart bestraft. Ein reines, wahres Gut verschwindet mir. Und meiner Sehnsucht schiebt ein böser Geist statt Freud und Glück verwandte Schmerzen unter. Wenn einer Freundin Wort nicht trösten kann, so wird die stille Kraft der schönen Welt, der guten Zeit, dich unvermerkt erquicken. Wohl ist sie schön, die Welt. In ihrer Weite bewegt sich so viel Gutes hin und her. Ach, dass es immer nur um einen Schritt von uns sich zu entfernen scheint. Und unsere bange Sehnsucht durch das Leben auch Schritt vor Schritt bis nach dem Grabe lockt. So selten ist es, dass die Menschen finden, was ihnen noch bestimmt gewesen schien. So selten, dass sie das erhalten, was auch einmal die beglückte Hand ergriff. Es reißt sich los, was erst sich uns ergab. Wir lassen los, was wir begierig fassten. Es gibt ein Glück, allein wir kennen's nicht. Wir kennen's wohl, und wissen es nicht zu schätzen. Wie jammert mich das edle, schöne Herz. Welch traurig Los, das ihrer Hoheit fällt. Ach, sie verliert. Und denkst du zu gewinnen? Ist's denn so nötig, dass er sich entfernt? Machst du es nötig, um allein für dich das Herz und die Talente zu besitzen, die du bisher mit einer anderen teilst und ungleich teilst? Ist's redlich, so zu handeln? Bist du nicht reich genug? Was fehlt dir noch? Gemahl und Sohn und Güter, Rang und Schönheit, das hast du alles. Und du willst noch ihn zu diesem allen haben? Liebst du ihn? Was ist es sonst, warum du ihn nicht mehr entbehren magst? Du darfst es dir gestehen. Wie reizend ist's, in seinem schönen Geiste sich selber zu bespiegeln. Wird dein Glück nicht doppelt groß und herrlich, wenn sein Lied uns wie auf Himmelswolken trägt und hebt? Dann bist du erst beneidenswert. Du bist... Du hast das nicht allein, was viele wünschen. Es weiß, es kennt auch jeder, was du hast. Dich nennt dein Vaterland und sieht auf dich. Das ist der höchste Gipfel jedes Glücks. Wo ist ein Mann, der meinem Freunde sich vergleichen darf? Wie herrlich ist's, im Glanze dieses Lebens ihn an der Seite haben. So mit ihm der Zukunft sich mit leichten Schritten nahen. Alsdann vermag die Zeit, das Alter, nichts auf dich. Nichts, der freche Ruf, der hin und her des Beifalls Woge treibt. Das, was vergänglich ist, bewahrt sein Lied. Du bist noch schön, noch glücklich, wenn schon lange der Kreis der Dinge dich mit fortgerissen. Du musst ihn haben. Und ihr nimmst du nichts. Denn ihre Neigung zu dem werten Manne ist ihren anderen Leidenschaften gleich. Sie leuchten wie der stille Schein des Monds dem Wanderer spärlich auf dem Pfad zur Nacht. Sie wärmen nicht und gießen keine Lust noch Lebensfreude umher. Sie wird sich freuen, wenn sie ihn fern, wenn sie ihn glücklich weiß, wie sie genoss, wenn sie ihn täglich sah. Und dann, ich will mit meinem Freunde nicht von ihr und diesem Hofe mich verbannen. Ich komme wieder und ich bringe ihn wieder. So soll es sein. Hier kommt der raue Freund. Wir wollen sehen, ob wir ihn zähmen können. Du bringst uns Krieg statt Frieden. Scheint es doch, du kommst aus einem Lager, einer Schlacht, wo die Gewalt regiert, die Faust entscheidet und nicht von Rom, wo feierliche Klugheit die Hände segnend hebt und eine Welt zu ihren Füßen sieht, die gern gehorcht. Ich muss den Tadel, schöne Freundin, dulden. Doch die Entschuldigung liegt nicht weit davon. Es ist gefährlich, wenn man allzu lang sich klug und mäßig zeigen muss. Es lauert der böse Genius dir an der Seite und will gewaltsam auch von Zeit zu Zeit ein Opfer haben. Leider habe ich es diesmal auf meiner Freunde Kosten ihm gebracht. Du hast um fremde Menschen dich so lang bemüht und dich nach ihrem Sinn gerichtet. Nun, da du deine Freunde wieder siehst, verkennst du sie und rechtest wie mit Fremden. Da liegt, geliebte Freundin, die Gefahr. Mit fremden Menschen nimmt man sich zusammen. Da merkt man auf, da sucht man seinen Zweck in ihrer Gunst, damit sie nutzen sollen. Allein bei Freunden lässt man frei sich gehen. Man ruht in ihrer Liebe, man erlaubt sich eine Laune. Ungezähmter wirkt die Leidenschaft. Und so verletzen wir am ersten die, die wir am zärtsten lieben. In dieser ruhigen Betrachtung finde ich dich schon ganz, mein teurer Freund, mit Freuden wieder. Ja, mich verdrießt, und ich bekenne es gern, dass ich mich heut so ohne Maß verlor. Allein gestehe, wenn ein wackerer Mann mit heißer Stirn von saurer Arbeit kommt und spät am Abend in ersehnten Schatten zu neuer Mühe auszuruhen denkt und findet dann von einem Müßiggänger den Schatten breit besessen, soll er nicht auch etwas Menschliches in dem Busen fühlen? Wenn er recht menschlich ist, so wird er auch den Schatten gern mit einem Manne teilen, der ihm die Ruhe süß, die Arbeit leicht durch ein Gespräch, durch holde Töne macht. Der Baum ist breit, mein Freund, der Schatten gibt, und keiner braucht den anderen zu verdrängen. Wir wollen uns, Eleonore, nicht mit einem Gleichnis hin und wieder spielen. Gar viele Dinge sind in dieser Welt, die man dem anderen gönnt und gerne teilt. Jedoch es ist ein Schatz, den man allein dem Hochverdienten gerne gönnen mag. Ein anderer, den man mit dem Höchstverdienten mit gutem Willen niemals teilen wird. Und fragst du mich nach diesen beiden Schätzen? Der Lorbeer ist es. Und die Gunst der Frauen. Hat jener Kranz um unseres Jünglingshaupt den ernsten Mann beleidigt? Hättest du für seine Mühe, seine schöne Dichtung bescheidenen Lohn doch selbst nicht finden können. Und gewiss, der Lorbeerkranz ist, wo er dir erscheint, ein Zeichen mehr des Leidens als des Glücks. Will etwa mich dein liebenswürdiger Mund die Eitelkeit der Welt verachten lehren? Ein jedes Gut nach seinem Wert zu schätzen, brauche ich dich nicht zu lehren. Aber doch es scheint von Zeit zu Zeit bedarf der Weise so sehr wie andere, dass man ihm die Güter, die er besitzt, im rechten Lichte zeige. Du edler Mann, du wirst an ein Phantom von Gunst und Ehre keinen Anspruch machen. Der Dienst, mit dem du deinen Fürsten dich, mit dem du deine Freunde dir verbindest, ist wirkend, ist lebendig. Und so muss der Lohn auch wirklich und lebendig sein. Dein Lorbeer ist das fürstliche Vertrauen, das auf den Schultern dir als liebe Last gehäuft und leicht getragen ruht. Es ist dein Ruhm das allgemeine Zutrauen. Und von der Gunst der Frauen sagst du nichts? Die willst du mir doch nicht entbehrlich schildern. Wie man es nimmt, denn du entbehrst sie nicht. Und leichter wäre sie dir zu entbehren, als sie es jenem guten Mann nicht ist. Denn sag, gelänge es einer Frau, wenn sie nach ihrer Art für dich zu sorgen dächte, mit dir sich zu beschäftigen unternehme? Bei dir ist alles Ordnung, Sicherheit, Du sorgst für dich, wie du für andere sorgst. Du hast, was man dir geben möchte. Jener beschäftigt uns in unserem eigenen Fache. Ihm fehlt's an 1000 Kleinigkeiten, die zu schaffen eine Frau sich gern bemüht. Er sieht sich gern geputzt, vielmehr, er kann unedlen Stoff, der nur den Knecht bezeichnet, an seinem Leib nicht dulden. Alles soll ihm fein und gut und schön und edel stehen. Und dennoch hat er kein Geschick, das alles sich anzuschaffen, wenn er es besitzt, sich zu erhalten. Immer fehlt es ihm an Geld, an Sorgsamkeit. Bald lässt er da ein Stück, bald eines dort. Er kehret nie von einer Reise wieder, dass ihm nicht ein Drittteil seiner Sachen fehle. Bald bestiehlt ihn der Bediente. So, Antonio, hat man für ihn das ganze Jahr zu sorgen. Und diese Sorge macht ihn lieb und lieber. Verwöhnt ihn nur und immer mehr und mehr, lasst seine Selbstigkeit für Liebe gelten, beleidigt alle Freunde, die sich euch mit treuer Seele widmen, gebt dem stolzen, freiwilligen Tribut, zerstöret ganz den schönen Kreis geselligen Vertrauens. Wir sind nicht so parteiisch, wie du glaubst. Ermahnen unseren Freund in manchen Fällen. Was an ihm zu tadeln ist, das bleibt uns nicht verborgen. Doch lobt ihr vieles, was zu tadeln wäre. Ich kenne ihn lang, er ist so leicht zu kennen und ist zu stolz, sich zu verbergen. Er fordert das Unmögliche von sich, damit er es von anderen fordern dürfe. Die letzten Enden aller Dinge will sein Geist zusammenfassen. Das gelingt kaum einem unter Millionen Menschen, und er ist nicht der Mann. Er fällt zuletzt um nichts gebessert in sich selbst zurück. Er schadet anderen nicht. Er schadet sich. Und doch verletzt er andere nur zu sehr. Kannst du es leugnen, dass im Augenblick der Leidenschaft, die ihn behend ergreift, er auf den Fürsten, auf die Fürstin selbst, auf wen es sei, zu schmähen, zu lästern wagt? Zwar augenblicklich nur, allein genug, der Augenblick kommt wieder. Er beherrscht so wenig seinen Mund als seine Brust. Ich sollte denken, wenn er sich von hier auf kurze Zeit entfernte, sollte es wohl für ihn und andere nützlich sein. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Doch eben jetzt ist nicht daran zu denken. Ich will den Fehler nicht auf meine Schultern laden. Es könnte scheinen, dass ich ihn vertreibe, und ich vertreibe ihn nicht. Um meinetwillen kann er an unserem Hofe ruhig bleiben. Und wenn er sich mit mir versöhnen will und wenn er meinen Rat befolgen kann, so werden wir ganz leidlich leben können. Nun hoffst du selbst, auf ein Gemüt zu wirken, das dir vor kurzem noch verloren schien. Wir hoffen immer. Und in allen Dingen ist besser hoffen als verzweifeln. Denn wer kann das Mögliche berechnen? Er ist unserem Fürsten wert, er muss uns bleiben. Und bilden wir dann auch umsonst an ihm, so ist er nicht der Einzige, den wir dulden. So ohne Leidenschaft? So unparteiisch glaubte ich dich nicht. Du hast dich schnell bekehrt. Das Alter muss doch einen Vorzug haben, dass, wenn es auch dem Irrtum nicht entgeht, es doch sich auf der Stelle fassen kann. Du warst, mich deinem Freunde zu versöhnen, zuerst bemüht. Nun bitte ich es von dir. Tu, was du kannst, dass dieser Mann sich finde und alles wieder bald im Gleichen sei. Ich gehe selbst zu ihm, sobald ich nur von dir erfahre, dass er ruhig ist. Sobald du glaubst, dass meine Gegenwart das Übel nicht vermehrt. Doch was du tust, das tu in dieser Stunde. Denn es geht Alfons heute Abend noch zurück und ich werde ihn begleiten. Leb indessen wohl. Für diesmal, lieber Freund, sind wir nicht eins. Mein Vorteil und der deine gehen heute nicht Hand in Hand. Ich nütze diese Zeit und suche Tasso zu gewinnen. Vierter Akt. Ein Zimmer. Bist du aus einem Traum erwacht? Und hat der schöne Trug auf einmal dich verlassen? hatte ich an einem Tag der höchsten Lust ein Schlaf gebändigt. Hält und ängstet nun mit schweren Fesseln deine Seele. Herr, du wachst und träumst. Wo sind die Stunden hin, die um dein Haupt mit Blumenkränzen spielten? Die Tage, wo dein Geist mit freier Sehnsucht des Himmels ausgespanntes Blau durchdrang. Und dennoch lebst du noch und fühlst dich an. Du fühlst dich an und weißt nicht, ob du lebst. Was ist begegnet? Lieber Tasso, hat dein Eifer dich, dein Argwohn so getrieben? Wie ist's geschehen? Wir alle stehen bestürzt. Es scheint ein Rätsel. Und doch ist es keins. Der stille Mond, der dich bei Nacht erfreut, dein Auge, dein Gemüt mit seinem Schein unwiderstehlich lockt, er schwebt am Tage ein unbedeutend blasses Wölkchen hin. Ich bin vom Glanz des Tages überschienen. Hier kennet mich. Ich kenne mich nicht mehr. Du scheinest mehr als billig ist bewegt. Das, was geschehen ist, kränkt mich nicht so tief, allein das kränkt mich, was es mir bedeutet. Lass meine Neider, meine Feinde nur gewähren. Frei und offen ist das Feld. Du hast gar manchen fälschlichen Verdacht. Ich habe selbst mich überzeugen können. Und auch Antonio feindet dich nicht an, wie du es wähnst. Der heutige Verdruss... Den lasse ich ganz beiseite, nehme nur Antonio, wie er war und wie er bleibt. Verdrießlich fiel mir stets die steife Klugheit und dass er immer nur den Meister spielt, der lächelnd dich zu übersehen glaubt. Ich bin so alt noch nicht und nicht so klug, dass ich nur duldend gegenlächeln sollte. Früh oder spät, es konnte sich nicht halten. Wir mussten brechen. Später wäre es nur um desto schlimmer worden. Einen Herrn erkenne ich nur, den Herrn, der mich ernährt. Dem folge ich gern. Sonst will ich keinen Meister. Frei will ich sein im Denken und im Dichten. Im Handeln schränkt die Welt genug uns ein. Er spricht mit Achtung oft genug von dir. Mit Schonung, willst du sagen, fein und klug. Und das verdrießt mich eben. Denn er weiß so glatt und so bedingt zu sprechen, dass sein Lob erst recht zum Tadel wird und dass nichts mehr, nichts tiefer dich verletzt als Lob aus seinem Munde. Möchtest du, mein Freund, vernommen haben, wie er sonst von dir und dem Talente sprach, das dir vor vielen die gütige Natur verlieh? Er fühlt gewiss das, was du bist und hast. Und schätzt es auch. O, glaube mir, ein selbstisches Gemüt kann nicht der Qual des engen Neids entfliehen. Ein solcher Mann verzeiht dem anderen wohl Vermögen, Stand und Ehre. Denn er denkt, das hast du selbst, das hast du, wenn du willst, wenn du beharrst, wenn dich das Glück begünstigt. Doch das, was die Natur allein verleiht, was jeglicher Bemühung, jedem Streben stets unerreichbar bleibt, was weder Gold noch Schwert noch Klugheit noch Beharrlichkeit erzwingen kann, das wird er nie verzeihen. Weit eher gönnt er mir des Fürsten Gunst, die er doch gern auf sich beschränken möchte, als das Talent, das jene Himmlischen dem armen, dem verwaisten Jüngling gaben. Oh, sehst du so klar, wie ich es sehe. Du irrst dich über ihn. So ist er nicht. Und irre ich mich an ihm, so irre ich gern. Ich denke ihn mir als meinen ärgsten Feind und wäre untröstlich, wenn ich ihn mir nun gelinder denken müsste. Töricht ist's, in allen Stücken billig sein. Es heißt, sein Eigen selbst zerstören. Sind die Menschen denn gegen uns so billig? Nein, oh nein. Der Mensch bedarf in seinem engen Wesen der doppelten Empfindung, Lieb und Hass. Bedarf er nicht der Nacht als wie des Tags, des Schlafens wie des Wachens? Nein, ich muss von nun an diesen Mann als Gegenstand von meinem tiefsten Hass behalten. Nichts kann mir die Lust entreißen, schlimm und schlimmer von ihm zu denken. Willst du, teurer Freund, von deinem Sinn nicht lassen, sehe ich kaum, wie du am Hofe länger bleiben willst. Du weißt, wie viel er gilt und gelten muss. O Tasso. Rat ich dir's? Sprich es aus. Du solltest dich entfernen. In der Ferne zeigt sich alles reiner, was in der Gegenwart uns nur verwirrt. Soll ich dir raten, so begibst du dich erst nach Florenz und eine Freundin wird gar freundlich für dich sorgen. Sei getrost, ich bin es selbst. Ich reise, den Gemahl die nächsten Tage dort zu finden, kann nichts freudiger für ihn und mich bereiten, als wenn ich dich in unsere Mitte bringe. Ich sage dir kein Wort, du weißt es selbst, welch einem Fürsten du dich nahen wirst und welche Männer diese schöne Stadt in ihrem Busen hegt und welche Frauen. Du schweigst? Bedenk es wohl. Entschließe dich. Gar reizend ist, was du mir sagst. So ganz dem Wunsch gemäß, den ich im Stillen nähre. Allein, es ist zu neu. Ich bitte dich, lass mich bedenken. Ich beschließe bald. Ich gehe mit der schönsten Hoffnung weg. Für dich und uns und auch für dieses Haus. Bedenke nur. Und wenn du recht bedenkst, so wirst du schwerlich etwas Besseres denken. Noch eins, geliebte Freundin. Sage mir, wie ist die Fürstin gegen mich gesinnt? War sie erzürnt auf mich? Was sagte sie? Sie hat mich sehr getadelt. Rede frei. Da sie dich kennt, hat sie dich leicht entschuldigt. Hab ich bei ihr verloren? Schmeichle nicht. Der Frauengunst wird nicht so leicht verscherzt. Wird sie mich gern entlassen, wenn ich gehe? Wenn es zu deinem Wohl gereicht, gewiss. Werd ich des Fürsten Gnade nicht verlieren? In seiner Großmut kannst du sicher ruhen. Und lassen wir die Fürstin ganz allein. Du gehst hinweg. Und wenn ich wenig bin, so weiß ich doch, dass ich ihr etwas war. Gar freundliche Gesellschaft leistet uns ein ferner Freund, wenn wir ihn glücklich wissen. Und es gelingt. Ich sehe dich beglückt. Du wirst von hier nicht unzufrieden gehen. Der Fürst befahls Antonio sucht dich auf. Er tadelt selbst an sich die Bitterkeit, womit er dich verletzt. Ich bitte dich, nimm ihn gelassen auf, so wie er kommt. Ich darf in jedem Sinne vor ihm stehen. Und schenke mir der Himmel, lieber Freund, noch ehe du scheidest, dir das Auge zu öffnen. Dass niemand dich im ganzen Vaterlande verfolgt und hasst und heimlich drückt und neckt. Du irrst gewiss. Und wie du sonst zur Freude von anderen dichtest, leider dichtest du in diesem Fall ein seltenes Gewebe, dich selbst zu kränken. Alles will ich tun, um es entzwei zu reißen. Dass du frei den schönen Weg des Lebens wandeln mögest. Leb wohl. Ich hoffe bald ein glücklich Wort. Ja. Ich will weg. Allein nicht, wie ihr wollt. Ich will hinweg und weiter, als ihr denkt. Was soll ich hier? Wer hält mich hier zurück? Oh, ich verstand ein jedes Wort zu gut, dass ich Lenoren von den Lippen lockte. Von Silb zu Silbe nur erhascht ich's kaum und weiß nun ganz, wie die Prinzessin denkt. Ja. Ja, auch das ist wahr, verzweifle nicht. Sie wird mich gern entlassen, wenn ich gehe. Da ist zu meinem Wohl gereicht. Oh, fühlte sie eine Leidenschaft im Herzen, die mein Wohl und mich zugrunde richtete. Willkommen ergriffe mich der Tod, als diese Hand, die kalt und starr mich von sich lässt. Ich gehe. Nun hüte dich und lass dich keinen Schein von Freundschaft oder Güte täuschen. Niemand betrügt dich nun, wenn du dich nicht betrügst. Hier bin ich, Tasso, dir ein Wort zu sagen, wenn du mich ruhig hören magst und kannst. Das Handeln, weißt du, bleibt mir untersagt. Es ziemt mir wohl zu warten und zu hören. Ich treffe dich gelassen, wie ich wünschte, und spreche gern zu dir aus freier Brust. Zuvörderst löse ich in des Fürsten Namen das schwache Band, das dich zu fesseln schien. Die Willkür macht mich frei, wie sie mich band. Ich nehme es an und fordere kein Gericht. Dann sage ich dir von mir: Ich habe dich mit Worten, scheint es, tief und mehr gekränkt, als ich von mancher Leidenschaft bewegt es selbst empfand. Allein kein schimpflich Wort ist meinen Lippen unbedacht entflohen. Zu rächen hast du nichts als Edelmann und wirst als Mensch Vergebung nicht versagen. Was härter treffe, Kränkung oder Schimpf, will ich nicht untersuchen. Jene dringt ins tiefe Mark und dieser ritzt die Haut. Doch ein gekränktes Herz erholt sich schwer. Jetzt ist's an mir, dass ich dir dringend sage, tritt nicht zurück. Erfülle meinen Wunsch, den Wunsch des Fürsten, der mich zu dir sendet. Ich kenne meine Pflicht und gebe nach. Es sei verziehen, sofern es möglich ist. Ich danke dir. Und wünsche, dass du mich und meinen Willen, dir zu dienen, gleich vertraulich prüfen mögest. Du bietest an, was ich nur wünschen konnte. Du brachtest mir die Freiheit wieder. Nun verschaffe mir, ich bitte, den Gebrauch. Was kannst du meinen? Sag es deutlich an. Du weißt, geendet habe ich mein Gedicht. Es fehlt noch viel, dass es vollendet wäre. Heute überreichte ich es dem Fürsten, hoffte zugleich, ihm eine Bitte vorzutragen. Gar viele meiner Freunde finde ich jetzt in Rom versammelt. Einzeln haben sie mir über manche Stellen ihre Meinung in Briefen schon eröffnet. Und vieles habe ich benutzen können, manches scheint mir noch zu überlegen. Und verschiedene Stellen möchte ich nicht gern verändern, wenn man mich nicht mehr als es geschehen ist überzeugt. Das alles wird durch Briefe nicht getan. Die Gegenwart löst diese Knoten bald. So dachte ich heute den Fürsten selbst zu bitten. Ich fand nicht Raum. Nun darf ich es nicht wagen und hoffe diesen Urlaub nun durch dich. Mir scheint nicht rätlich, dass du dich entfernst in dem Moment, da dein vollendet Werk dem Fürsten und der Fürstin dich empfiehlt. Entfernst du dich, so wirst du nichts gewinnen, vielleicht verlieren, was du schon gewannst. Zu fürchten habe ich nichts. Alfons ist edel, stets hat er gegen mich sich groß gezeigt. Und was ich hoffe, will ich seinem Herzen allein verdanken. Keine Gnade mir erschleichen. Nichts will ich von ihm empfangen, was ihn gereuen könnte, dass er es gab. So fordere nicht von ihm, dass er dich jetzt entlassen soll. Er wird es ungern tun, und ich befürchte fast, er tut es nicht. Er wird es gern, wenn recht gebeten wird. Und du vermagst es wohl, sobald du willst. Doch welche Gründe, sag mir, leg ich vor? Lass mein Gedicht aus jeder Stanze sprechen. Was ich gewollt, ist löblich, wenn das Ziel auch meinen Kräften unerreichbar blieb. Alfonsen bin ich schuldig, was ich tat. Nun möchte ich ihm auch die Vollendung danken. Und eben dieser Fürst ist hier, mit andern, die dich so gut als Römer leiten können. Vollende hier dein Werk, hier ist der Platz, und um zu wirken, eile dann nach Rom. Du hältst mich nicht mit diesen Worten ab. Du hast mich frei erklärt. Und diese Tür steht mir nun offen, die zum Fürsten führt. Ich lasse dir die Wahl, du oder ich. Der Fürst geht fort, hier ist kein Augenblick zu harren. Wähle schnell. Wenn du nicht gehst, so gehe ich selbst und werde es, wie es will. Lass mich nur wenig Zeit von dir erlangen und warte nur des Fürsten Rückkehr ab. Nur heute nicht. Nein, diese Stunde noch, wenn's möglich ist. Es brennen mir die Sohlen auf diesem Marmorboden. Eher kann mein Geist nicht Ruhe finden, bis der Staub des freien Wegs mich eilenden umgibt. Ich bitte dich, du siehst, wie ungeschickt in diesem Augenblick ich sei, mit meinem Herrn zu reden. Soll ich dir glauben, denkst du gut für mich? So wirke, was ich wünsche, was du kannst. Du willst hinweg. Ich sage es dir zuvor. Du wendest diesem Hause kaum den Rücken, so wird dein Herz zurückverlangen, wird dein Eigensinn dich vorwärts treiben. Schmerz, Verwirrung, Trübsinn harrt in Rom auf dich. Und du verfehlest hier und dort den Zweck. Doch sage ich dies nicht mehr, um dir zu raten. Ich sage nur voraus, was bald geschieht. Und lade dich auch schon im Voraus ein, mir in dem schlimmsten Falle zu vertrauen. Ich spreche nun den Fürsten, wie du es forderst. Ja, gehe nur. Und gehe sicher weg, dass du mich überredest, was du willst. Ich lerne mich verstellen, denn du bist ein großer Meister und ich fasse leicht. So zwingt das Leben uns zu scheinen, ja zu sein, wie jene, die wir kühn und stolz verachten konnten. Deutlich sehe ich nun die ganze Kunst des höfischen Gewebes. Mich will Antonio von hinnen treiben und will nicht scheinen, dass er mich vertreibt. Er spielt den Schonenden, den Klugen, dass man nur recht krank und ungeschickt mich finde. Bestellet sich zum Vormund, dass er mich zum Kind erniedrige, den er zum Knecht nicht zwingen konnte. So umnebelt er die Stirn des Fürsten. Und der Fürstin Blick. Ja, alles flieht mich nun. Auch du. Auch du, geliebte Fürstin. Du entziehst dich mir. In diesen trüben Stunden hat sie mir kein einzig Zeichen ihrer Gunst gesandt. Hab ich's um sie verdient? Du armes Herz, dem so natürlich war, sie zu verehren. Vernahm ich ihre Stimme, wie durchdrang ein unaussprechliches Gefühl die Brust. Erblickt ich sie, da ward das helle Licht des Tags mir trüb. Unwiderstehlich zog ihr Auge mich, ihr Mund mich an. Mein Knie erhielt sich kaum und aller Kraft des Geistes bedürftig, aufrecht mich zu halten, vor ihre Füße nicht zu fallen. Hier halte fest, mein Herz. Du klarer Sinn, lass hier dich nicht umnebeln. Ja, auch sie. Darf ich es sagen? Und ich glaub es kaum. Ich glaub es wohl und möchte es mir verschweigen. Auch sie. Auch sie. Entschuldige sie ganz allein, verbirg dir es nicht. Auch sie. Auch sie. Oh, dieses Wort, an dem ich zweifeln sollte, solange ein Hauch von Glauben in mir lebt. Ja, dieses Wort, es gräbt sich wie ein Schluss des Schicksals noch zuletzt am ehernen Rande der vollgeschriebenen Qualentafel ein. Nun sind erst meine Feinde stark. Nun bin ich auf ewig einer jeden Kraft beraubt. Wie soll ich streiten, wenn sie gegenüber im Heere steht? Wie soll ich duldend harren, wenn sie mir nicht die Hand von ferne reicht, wenn nicht ihr Blick dem Flehenden begegnet? Du hast's gewagt zu denken, hast's gesprochen. Und es ist wahr, ehe du es fürchten konntest. Und ehe nun die Verzweiflung deine Sinnen mit ehernen Klauen auseinanderreißt. Ja, klage nur das bittere Schicksal an. Und wiederhole nur. Auch sie. Auch sie. Fünfter Akt. Der Garten. Auf deinen Wink ging ich das zweite Mal zu Tasso hin. Ich komme von ihm her. Ich habe ihm zugeredet, ja gedrungen. Allein er geht von seinem Sinn nicht ab und bittet sehnlich, dass du ihn nach Rom auf eine kurze Zeit entlassen mögest. Er will verreisen. Gut, ich halte ihn nicht. Er will ihn weg. Er will nach Rom. Es sei. Nur, dass mir Scipio Gonzaga, nicht der kluge Medici, sie nicht entwende. Gefunden habe ich diesen und gewählt. Ich bin auf ihn als meinen Diener stolz. Und da ich schon so viel für ihn getan, so möchte ich ihn nicht ohne Not verlieren. Ich bin verlegen, denn ich trage doch vor dir die Schuld von dem, was heute geschah. Ich schreibe es dir auf keine Weise zu. Ich kenne nur zu gut den Sinn des Mannes und weiß nur allzu wohl, was ich getan. Wie sehr ich ihn geschont, wie sehr ich ganz vergessen, dass ich eigentlich an ihn zu fordern hätte. Über vieles kann der Mensch zum Herrn sich machen. Seinen Sinn bezwinget kaum die Not und lange Zeit. Wenn andere vieles um den einen tun, so ist's auch billig, dass der eine wieder sich fleißig frage, was den anderen nützt. Wer seinen Geist so viel gebildet hat, wer jede Wissenschaft zusammengeizt und jede Kenntnis, die uns zu ergreifen erlaubt ist, sollte der, sich zu beherrschen, nicht doppelt schuldig sein. Und denkt er dran? Wir sollen eben nicht in Ruhe bleiben. Gleich wird uns, wenn wir zu genießen denken, zur Übung unserer Tapferkeit ein Feind, zur Übung der Geduld ein Freund gegeben. Die erste Pflicht des Menschen, Speis und Trank zu wählen, da ihn die Natur so eng nicht wie das Tier beschränkt, erfüllt er die? Und lässt er nicht vielmehr sich wie ein Kind von allem reizen, was dem Gaumen schmeichelt? Wann mischt er Wasser unter seinen Wein? Gewürze, süße Sachen, stark Getränke, eins um das andere schlingt er hastig ein und dann beklagt er seinen trüben Sinn, sein feurig Blut, sein allzu heftig Wesen und schilt auf die Natur und das Geschick. Wie bitter und wie töricht habe ich ihn nicht oft mit seinem Arzte rechten sehen. Zum Lachen fast wäre irgend lächerlich, was einen Menschen quält und andere plagt. Ich fühle dieses Übel, sagt er bänglich und voll Verdruss. Was rühmt ihr eure Kunst, schafft mir Genesung. Gut, versetzt der Arzt, so meidet das und das. Das kann ich nicht. So nehmet diesen Trank. Oh nein, der schmeckt abscheulich, er empört mir die Natur. So trinkt denn Wasser. Wasser? Nimmermehr, ich bin so wasserscheu als ein Gebissener. Du lächelst selbst, und doch ist es gewiss. Du hast es wohl aus seinem Mund gehört. Ich habe es oft gehört und oft entschuldigt. Wohin er tritt, glaubt er von Feinden sich umgeben. Sein Talent kann niemand sehen, der ihn nicht neidet, niemand ihn beneiden, der ihn nicht hasst und bitter ihn verfolgt. Der Schutz von keinem Fürsten macht ihn sicher, der Busen keines Freundes kann ihn laden. Und willst du einem solchen Ruh und Glück, willst du von ihm wohl Freude dir versprechen? Du hättest recht, Antonio, wenn in ihm ich meinen nächsten Vorteil suchen wollte. Zwar ist es schon mein Vorteil, dass ich nicht den Nutzen gerad und unbedingt erwarte. Nicht alles dienet uns auf gleiche Weise. Wer vieles brauchen will, gebrauche jedes in seiner Art, so ist er wohl bedient. Wer weiß es nicht, mein Fürst. Des Lebens Mühe lehrt uns allein des Lebens Güter schätzen. So jung hat er zu vieles schon erreicht, als das genügsam er genießen könnte. O glaube mir, sein launisch Missbehagen ruht auf dem breiten Polster seines Glücks. Er kommt. Entlass ihn gnädig, gib ihm Zeit in Rom und in Neapel, wo er will, das aufzusuchen, was er hier vermisst und was er hier nur wiederfinden kann. Will er zurück erst nach Ferrara gehen? Er wünscht, in Belriguardo zu verweilen. Das Nötigste, was er zur Reise braucht, will er durch einen Freund sich senden lassen. Ich bin zufrieden. Meine Schwester geht mit ihrer Freundin gleich zurück und reitend werde ich vor Ihnen noch zu Hause sein. Du folgst uns bald, wenn du für ihn gesorgt. Dem Kastellan befiehlt das Nötige, dass er hier auf dem Schlosse bleiben kann, solange er will. Solange, bis seine Freunde ihm das Gepäck sendet. Bis wir ihm die Briefe schicken, die ich ihm nach Rom zu geben willens bin. Er kommt. Leb wohl. Die Gnade, die du mir so oft bewiesen, erscheint heute mir in vollem Licht. Du hast verziehen, was in deiner Nähe ich unbedacht und frevelhaft beging. Du hast den Widersacher mir versöhnt. Du willst erlauben, dass ich eine Zeit von deiner Seite mich entferne. Willst mir deine Gunst großmütig vorbehalten. Ich scheide nun mit völligem Vertrauen und hoffe still, mich soll die kleine Frist von allem heilen, was mich jetzt beklemmt. Es soll mein Geist aufs Neue sich erheben und auf dem Wege, den ich froh und kühn durch deinen Blick ermuntert erst betrat, sich deiner Gunst aufs Neue würdig machen. Ich wünsche dir zu deiner Reise Glück und hoffe, dass du froh und ganz geheilt uns wiederkommen wirst. Du bringst uns dann den doppelten Gewinst für jede Stunde, die du uns nun entziehst, vergnügt zurück. Ich gebe Briefe dir an meine Leute, an Freunde dir nach Rom und wünsche sehr, dass du dich zu den meinen überall zutraulich halten mögest. Wie ich dich als mein, obgleich entfernt, gewiss betrachte. Du überhäufst, o Fürst, mit Gnaden den, der sich unwürdig fühlt. Und selbst zu danken in diesem Augenblicke nicht vermag. Anstatt des Danks eröffne ich eine Bitte. Am meisten liegt mir mein Gedicht am Herzen. Ich habe viel getan und keine Mühe und keinen Fleiß gespart. Allein es bleibt zu viel mir noch zurück. Ich möchte dort, wo noch der Geist der großen Männer schwebt und wirksam schwebt, dort möchte ich in die Schule aufs Neue mich begeben. Würdiger erfreute deines Beifalls sich mein Lied. O, gib die Blätter mir zurück, die ich jetzt nur beschämt in deinen Händen weiß. Du wirst mir nicht an diesem Tage nehmen, was du mir kaum an diesem Tag gebracht. Lass zwischen dich und zwischen dein Gedicht mich als Vermittler treten. Hüte dich, durch strengen Fleiß die liebliche Natur zu kränken, die in deinen Reimen lebt, und höre nicht auf Rat von allen Seiten. Die tausendfältigen Gedanken vieler verschiedener Menschen, die im Leben sich und in der Meinung widersprechen, erfasst der Dichter klug in eins und scheut sich nicht, gar manchem zu missfallen, dass er manchem um desto mehr gefallen möge. Doch ich sage nicht, dass du nicht hier und da bescheiden deine Pfeile brauchen solltest, verspreche dir zugleich. In kurzer Zeit erhältst du abgeschrieben dein Gedicht. Bringst du es vollkommener dann zurück, wir werden uns des höheren Genusses freuen und dich bei mancher Stelle nur als Freunde warnen. Ich wiederhole nur beschämt die Bitte, lass mich die Abschrift eilig haben. Ganz ruht mein Gemüt auf diesem Werke nun. Nun muss es werden, was es werden kann. Ich billige den Trieb, der dich beseelt. Doch, guter Tasso, wenn es möglich wäre, so solltest du erst eine kurze Zeit der freien Welt genießen, dich zerstreuen, dein Blut durch eine Kur verbessern. Dir gewährte dann die schöne Harmonie der hergestellten Sinne, was du nun im trüben Eifer nur vergebens suchst. Mein Fürst, so scheint es. Doch ich bin gesund, wenn ich mich meinem Fleiß ergeben kann. Und so macht wieder mich mein Fleiß gesund. Du hast mich lang gesehen. Mir ist nicht wohl in freier Üppigkeit. Mir lässt die Ruh am mindesten Ruhe. Dies Gemüt ist nicht von der Natur bestimmt. Ich fühle es leider. Auf weichem Element, der Tage froh, ins weite Meer der Zeiten hinzuschwimmen. Dich führet alles, was du sinnst und treibst, tief in dich selbst. Ich bitte dich, entreiße dich dir selbst. Der Mensch gewinnt, was der Poet verliert. Ich halte diesen Drang vergebens auf, der Tag und Nacht in meinen Busen wechselt. Wenn ich nicht sinnen oder dichten soll, so ist das Leben mir kein Leben mehr. Verbiete du dem Seidenwurm zu spinnen, wenn er sich schon dem Tode näher spinnt. Das köstliche Geweb entwickelt er aus seinem Innersten und lässt nicht ab, bis er in seinen Sarg sich eingeschlossen. O geb ein guter Gott uns auch dereinst das Schicksal des beneidenswerten Wurms. Im neuen Sonnental die Flügel rasch und freudig zu entfalten. Höre mich. Du gibst so vielen doppelten Genuss des Lebens. Lerne, ich bitte dich, den Wert des Lebens kennen, dass du noch und zehnfach reich besitzest. Lebe wohl. Je eher du zu uns zurückkehrst, je schöner wirst du uns willkommen sein. So halte fest, mein Herz. So war es recht. Es wird dir schwer. Es ist das erste Mal, dass du dich so verstellen magst und kannst. Du hörtest wohl, das war nicht sein Gemüt, das waren seine Worte nicht. Mir schien, als klänge nur Antonios Stimme wieder. O, gib nur Acht, du wirst sie nun sofort von allen Seiten hören. Fest. Nur fest. Um einen Augenblick ist es noch zu tun. Wer spät im Leben sich verstellen lernt, der hat den Schein der Ehrlichkeit voraus. Es wird schon gehen, nur übe dich mit ihnen. Du triumphierst zu früh. Dort kommt sie her. Die holde Fürstin kommt. Oh, welch Gefühl! Sie tritt herein. Es löst in meinem Busen Verdruss und Argwohn sich in Schmerzen auf. Du denkst, uns zu verlassen? Oder bleibst vielmehr in Belreguardo noch zurück und willst dich dann von uns entfernen, Tasso? Ich hoffe nur auf eine kurze Zeit. Du gehst nach Rom? Ich richte meinen Weg zuerst dahin. Und nehmen meine Freunde mich gütig auf, wie ich es hoffen darf, so lege ich da mit Sorgfalt und Geduld vielleicht die letzte Hand an mein Gedicht. Nach Neapel will ich bald. Darfst du's wagen? Noch ist der strenge Bann nicht aufgehoben, der dich zugleich mit deinem Vater traf. Du warnest recht, ich habe es schon bedacht. Verkleidet gehe ich hin. Den armen Rock des Pilgers oder Schäfers ziehe ich an. Ich schleiche durch die Stadt, wo die Bewegung der Tausende den einen leicht verbirgt. Ich eile nach dem Ufer, finde dort gleich einen Kahn mit willig guten Leuten, mit Bauern, die zur Markte kamen, nun nach Hause kehren. Leute von Sorrent. Denn ich muss nach Sorrent hinübereilen. Dort wohnt meine Schwester, die mit mir die Schmerzensfreude meiner Eltern war. Im Schiffe bin ich still und trete dann auch schweigend an das Land. Ich gehe sacht den Pfad hinauf und an dem Tore frage ich, wo wohnt Cornelia? Und zeigt mir es an. Cornelia Sersale. Freundlich deutet mir eine Spinnerin die Straße. Sie bezeichnet mir das Haus. so steige ich weiter. Die Kinder laufen nebenher und schauen das wilde Haar den düsteren Fremdling an. So komme ich an die Schwelle. Offen steht die Türe schon. So trete ich in das Haus. Blick auf, O Tasso, wenn es möglich ist. Erkenne die Gefahr, in der du schwebst. Ich schone dich. Denn sonst würde ich dir sagen, ist's edel, so zu reden, wie du sprichst? Ist's edel, nur allein an sich zu denken, als kränktest du der Freunde Herzen nicht? Ist's dir verborgen, wie mein Bruder denkt? Ist alles denn in wenig Augenblicken verändert? Tasso, wenn du scheiden willst, so lass uns Schmerz und Sorge nicht zurück. So willst du mich nicht ganz und gar verstoßen. O süßes Wort, o schöner, teurer Trost. Vertritt mich, nimm in deinen Schutz mich auf. Lass mich in Bel Riguardo hier. Versetze mich nach Consandoli, wohin du willst. Es hat der Fürst so manches schöne Schloss, so manchen Garten, der das ganze Jahr gewartet wird, und ihr betretet kaum in einen Tag, vielleicht nur eine Stunde. Ja, wählet den Entferntsten aus, den ihr in ganzen Jahren nicht besuchen geht und der vielleicht jetzt ohne Sorge liegt. Dort schickt mich hin. Dort lasst mich euer sein. Ich finde keinen Rat in meinem Busen und finde keinen Trost für dich und uns. Mein Auge blickt umher, ob nicht ein Gott uns Hilfe reichen möchte. Das treueste Wort, das von der Lippe fließt, das schönste Heilungsmittel wirkt nicht mehr. Ich muss dich lassen. Und verlassen kann mein Herz dich nicht. Oh, fahre fort. Und lass mich jeden Trost aus deinem Munde hören. Deinen Rat entzieh mir nicht. O, sprich, was soll ich tun, damit dein Bruder mir vergeben könne, damit du selbst mir gern vergeben mögest, damit ihr wieder zu den Euren mich mit Freuden zählen möget. Gar wenig ist's, was wir von dir verlangen. Und dennoch scheint es allzu viel zu sein. Du sollst dich selbst uns freundlich überlassen. Wir wollen nichts von dir, was du nicht bist. Wenn du nur erst dir mit dir selbst gefällst. Und wenn du uns auch ungeduldig machst, so ist es nur, dass wir dir helfen möchten. Und leider sehen, dass nicht zu helfen ist. Wenn du nicht selbst des Freundes Hand ergreifst, die sehnlich ausgereckt dich nicht erreicht. Du bist es selbst, wie du zum ersten Mal ein heiliger Engel mir entgegenkamst. Verzeih dem trüben Blick des Sterblichen, wenn er auf Augenblicke dich verkannt. Er kennt dich wieder. Ganz eröffnet sich die Seele, nur dich ewig zu verehren. Es füllt sich ganz das Herz mit Zärtlichkeit. Sie steht vor mir. Welch ein Gefühl! Ist es Verirrung, was mich nach dir zieht? Ist's Raserei? Ist's ein erhöhter Sinn, der es die höchste, reinste Wahrheit fasst? Ja, es ist das Gefühl, das mich allein auf dieser Erde glücklich machen kann. Das mich allein so elend werden ließ, wenn ich ihm widerstand und aus dem Herzen es bannen wollte. Diese Leidenschaft gedacht ich zu bekämpfen, stritt und stritt mit meinem tiefsten Sein, zerstörte frech mein eigenes Selbst, dem du so ganz gehörst. Wenn ich dich das so länger hören soll, so mäßige die Glut, die mich erschreckt. Beschränkt der Rand des Bechers einen Wein, der schäumend wallt und brausend überschwillt. Mit jedem Wort erhöhst du mein Glück. Mit jedem Wort glänzt dein Auge heller. Ich fühle mich im Innersten verändert. Ich fühle mich von aller Not entladen. Frei wie ein Gott. Und alles danke ich dir. Unwiderstehlich ziehst du mich zu dir. Und unaufhaltsam dringt mein Herz dir zu. Du hast mich ganz auf ewig dir gewonnen. So nimm denn auch mein ganzes Wesen hin. Hinweg! Was ist geschehen? Tasso! Tasso! von Sinnen. Halt ihn fest, Antonio. O stünde jetzt, so wie du immer glaubst, dass du von Feinden rings umgeben bist, ein Feind bei dir, wie wird er triumphieren? Unglücklicher. Noch kaum erhole ich mich. Wenn ganz was Unerwartetes begegnet, wenn unser Blick was Ungeheures sieht, steht unser Geist auf eine Weile still. Wir haben nichts, womit wir das vergleichen. Vollende nur dein Amt. Ich sehe, du bist's. Ja, du verdienst das fürstliche Vertrauen. Vollende nur dein Amt und martre mich, da mir der Stab gebrochen ist, noch langsam zu Tode. Zieh am Pfeile nur, dass ich den Widerhaken grimmig fühle, der mich zerfleischt. So hat man mich bekränzt, um mich geschmückt als Opfertier vor den Altar zu führen. So lockte man mir noch am letzten Tage mein einzig Eigentum, mir mein Gedicht mit glatten Worten ab und hielt es fest. Mein einzig Gut ist nun in euren Händen, das mich an jedem Ort empfohlen hätte, das mir noch blieb, vom Hunger mich zu retten. Ich höre Tasso dich mit Staunen an. So sehr ich weiß, wie leicht dein rascher Geist von einer Grenze zu der anderen schwankt. Besinne dich. Gebiete dieser Wut. Du lästerst. Du erlaubst dir Wort auf Wort, dass deinen Schmerzen zu verzeihen ist. Doch dass du selbst dir nie verzeihen kannst. Oh, sprich mir nicht mit sanfter Lippe zu. Lass mich kein kluges Wort von dir vernehmen. Lasst mir das dumpfe Glück, damit ich mich nicht erst besinne, dann von Sinnen komme. Ich will hinweg. Und wenn du redlich bist, so zeig es mir. Und lass mich gleich von hinnen. Ich werde dich in dieser Not nicht lassen. Und wenn es dir an Fassung ganz gebricht, so soll mir's an Geduld gewiss nicht fehlen. So muss ich mich dir denn gefangen geben. Ich gebe mich, so ist es getan. Ich widerstehe nicht, so ist mir wohl. Und lass es dann mich schmerzlich wiederholen, wie schön es war, was ich mir selbst verscherzt. Sie gehen hinweg. O Gott, doch sehe ich schon den Staub, der von den Wagen sich erhebt. Die Reiter sind voraus. Dort fahren sie, dort gehen sie hin. Kam ich nicht auch daher? Sie sind hinweg. Sie sind erzürnt auf mich. O, küsst ich nur noch einmal seine Hand. O, dass ich nur noch Abschied nehmen könnte. Nur einmal noch zu sagen, o, verzeiht. Nur noch zu hören. Geh, dir ist verziehen. Allein ich höre es nicht. Ich höre es nie. Ich will ja gehen. Lasst mich nur Abschied nehmen. Nur Abschied nehmen. Gebt, oh, gebt mir nur auf einen Augenblick die Gegenwart zurück. Vielleicht genieß ich wieder. Nein. Ich bin verstoßen. Bin verbannt. Ich habe mich selbst verbannt. Ich werde diese Stimme nicht mehr vernehmen. Diesen Blicke nicht. Nicht mehr begegnen. Lass eines Mannes Stimme dich erinnern, der neben dir nicht ohne Rührung steht. Du bist so elend nicht, als wie du glaubst. Und wenn du ganz dich zu verlieren scheinst, vergleiche dich. Erkenne, was du bist. Ja, du erinnerst mich zur rechten Zeit. Hilft denn kein Beispiel der Geschichte mehr? stellt sich kein edler Mann mir vor die Augen, der mehr gelitten, als ich jemals litt, damit ich mich mit ihm vergleichend fasse. Leim. Alles ist dahin. Nur eines bleibt. Die Träne hat uns die Natur verliehen. Den Schrei des Schmerzens, wenn der Mann zuletzt es nicht mehr trägt. Und mir noch über alles. Sie ließ im Schmerz mir Melodie und Rede. Die tiefste Fülle meiner Not zu klagen. Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, gab mir ein Gott zu sagen, wie ich leide. O edler Mann, du stehst fest und still. Ich scheine nur die sturmbewegte Welle. Allein bedenk und überhebe nicht dich deiner Kraft. Die mächtige Natur, die diesen Felsen gründete, hat auch der Welle die Beweglichkeit gegeben. Sie sendet ihren Sturm. Die Welle flieht und schwankt und schwillt und beugt sich schäumend über. In dieser Woge spiegelte so schön die Sonne sich. Es ruhten die Gestirne an dieser Brust, die zärtlich sich bewegte. Verschwunden ist der Glanz. Entflohen die Ruhe. Ich kenne mich in der Gefahr nicht mehr und schäme mich nicht mehr, es zu bekennen. Zerbrochen ist das Steuer. Und es kracht das Schiff an allen Seiten. Berstend reißt der Boden unter meinen Füßen auf. Ich fasse dich mit beiden Armen an. So klammert sich der Schiffer endlich noch am Felsen fest, an dem er scheitern sollte. Der Süddeutsche Rundfunk brachte Torquato Tasso, ein Schauspiel von Johann Wolfgang Goethe, nach der Bühnenbearbeitung von 1807 für den Funk eingerichtet von Rudolf Nölte. Die Rollen und ihre Sprecher waren Alfons II., Herzog von Ferrara, Hans Kaninenberg, Leonore von Este, die Schwester des Herzogs, Gertrud Kückelmann, Leonore San Vitale, Gräfin von Scandiano, Lola Mütel. Torquato Tasso, Thomas Holzmann. Antonio Montecatino, Staatssekretär, Matthias Wiemann. Ton und Schnitt, Walter Just und Ursula Guckenberger. Regie, Rudolf Nölte.